Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Rewatch-Podcasts. Yay! Yay! Es hat kaum lang gedauert seit der letzten Folge, wie einige von euch uns geduldig erinnert haben. Dafür möchten wir uns natürlich entschuldigen, aber es ich hätte es auch selbst gesagt. es war meine Schuld. Iris ist schon lange ready und ich weiß auch nicht, 2017 war irgendwie voll und dann, schon ist ein Jahr rum. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ja. Irgendwas mit Zeitreisen. Wahrscheinlich. Aber jetzt sind wir wieder da, um die Staffel 5 zu besprechen von Star Trek Deep Space Nine. Staffel 5. Wo haben wir die Staffel 4 verlassen? Okay, also, es ist alles sehr lange her, deswegen sind wir sehr verwirrt, aber wir waren dabei verblieben mit der vierten Staffel. Odo wurde in ein Solid verwandelt. Also quasi humanoid. Genau, also er wurde humanoid gemacht. Ein Fleischsack. Genau, weil er halt einen Changeling getötet hatte und das war dann seine Strafe. Darüber hinaus hat er in dieser Prozedur den Eindruck gewonnen, dass Gowron von den Klingonen ein Changeling ist. Die Föderation hat gerade Krieg mit den Klingonen, weil die Klingonen in Cardassia eingefallen sind. Das ist so ein bisschen der Status quo. Da sind wir verblieben. Ja, also stimmt. Der große Reveal am Ende war eben, dass Gowron ein Changeling ist. Und das war so dieses, sie haben versucht, das von mir geheim zu halten, als ich in der Ursuppe war. Wie heißt es? The Great Link. Genau. Jetzt hat er das aber, er hat es aber trotzdem gehört. Und, genau. Und eine andere Sache war, Ghul Dukat kämpft halt so ein bisschen um die Freiheit von Cardassia. Und irgendwann in der vierten Staffel hat er halt diesen Bird of Prey gekidnappt und der taucht jetzt hier in der fünften Staffel auch wieder auf. Ach so. Genau. Der taucht das auch wieder. Genau, das heißt, wir holen, also die erste Folge von Staffel 5, Apocalypse Rising, holt uns quasi dann nochmal da ab, wo wir gewesen sind. Fasst das nochmal alles zusammen. Wir haben Odo, der traurig ist, weil er humanoid ist. Ja. Wir haben diese ganze Klingonenkriegsgeschichte, die sie versuchen jetzt so mal langsam zu Ende zu bringen. Hm. Und natürlich taucht auch nochmal Ghul Dukat in seinem Bird of Prey auf. Taucht der schon auf in der Apocalypse Rising? Er taucht auf, um sie alle zu diesem Klingonen-Meeting zu bringen. Ach, natürlich. Da siehst du mal, wie gut ich mich erinnere. Das macht ja auch total Sinn, weil nämlich jetzt was passiert ist, sie gehen zu so einer Klingonen-Ehrung, sie schmuggeln sich da rein, indem sie irgendwie die Datenbank hacken und sich als Klingonen verkleiden, was ja in dem Fall immer bedeutet, sie sind gleich komplett sie kriegen irgendwie eine Schönheits-OP und dann sind... Worf, den wird schon niemand erkennen. Ja, das fand ich auch What's ganz interessant. What's the worst that could happen? Ich meine, klar, er kennt Gowron persönlich und Martok kennt er auch persönlich. Aber warum sollte irgendjemand Worf erkennen? Ja, sehen ja alle Klingonen gleich aus, richtig? Dabei ist das Interessante, dass ich finde, gerade in Deep Space Nine Klingonen immer ausdifferenzierterer werden und es gibt wirklich, also sie haben wirklich richtig... Das Make-up wird irgendwie immer besser und sie haben so richtig Typen, die du wiedererkennst. Und, von daher ist das so mäßig realistisch. Ja, aber es sind dann Worf, Sisko, Odo und O'Brien. Genau. Die auf diese Mission gehen, was auch Sinn macht, weil sie müssen irgendwelche komischen Emitter platzieren, um den Changeling, den sie hinter Gowron vermuten, eben zu enttarnen. Und sie wissen halt, dass der zu diesem Treffen kommt und dann müssen sie da sich unters Volk mischen. Und es ist irgendwie so, ich fand die Folge gar nicht mal so spannend, die ist irgendwie, also es ist halt so dieses Ding, dauernd geht irgendwas schief, aber wir wissen, dass am Ende, dass sie da am Ende irgendwie heil wieder rauskommen. Ich meine, klar, das ist, aber sie schaffen irgendwie nicht so eine richtige Spannung zu erzeugen, weil das ist eigentlich die ganze Zeit nur, dass Odo irgendwie rumdödelt, weil er irgendwie mit seinem neuen clumsy Körper nicht klarkommt. Ja, und, also den Großteil der Spannung ziehen sie halt aus diesem Twist. Das halt, Spoiler, wir sind in der ersten Folge, also bitte, dass sich rausstellt, dass Gauron gar nicht der Changeling war, sondern Martok war der böse Changeling. Und, ja. Und das ist halt so das, was dann so ein bisschen der Folge eine Identität geben soll, dass sie interessant machen soll. Mhm. Und bis dahin ist halt sehr viel so ein bisschen dahingeseiere. Es ist auch ein bisschen lustig, weil Odo und O'Brien sind ganz schlimme Klingonen. Also sie sind die schlechtesten Klingonen aller Zeiten. Sie schaffen es nicht, Klingone zu sein. Sie sehen auch nicht wie, also Odo zumindest sieht nicht besonders überzeugend aus. Und es hat mich alles so ein bisschen an Rollenspiele erinnert, um ja, ehrlich zu sein. Das ist so larpig. Weil es halt reicht, wenn, also weil sie sind dann in diesem Klingonen-Meeting, ich nenne es Klingonen-Meeting, tut mir leid, und dann müssen sie die ganze Nacht saufen und Party machen, um sich als echte Klingonen aufzuspielen. Aber aus irgendeinem Grund ist der Einzige, der das machen muss, Sisko. Sisko macht es für die Gruppe. Das heißt, Sisko wrestelt die ganze Zeit und säuft und Odo und O'Brien stehen dann die ganze Zeit an diesem Krug-Ding. Und sind so total schüchtern und so. Oh. Ja, und es reicht halt, wenn der eine das macht, klar. Ja, aber der macht es dafür ja auch total gut. Ja, genau. Gut. Genau. Und er hat halt die Skillpunkte in dem Klingone-Meme. Ja. Ich glaube, er versucht sie ja auch irgendwie die ganze Zeit, ihnen zu sagen, nee, ein Klingone würde das machen und mach doch mal ein paar derbe Scherze oder sowas. Und da denkt man doch wenigstens, dass O'Brien das hinkriegen sollte, aber nein. Ich meine, aber ja, und Odo ist die ganze Zeit nur so wahnsinnig steif und, aber gut, das ist natürlich auch Odo irgendwie. Ja. Ja. Ja, und ich das meine, ist halt die eine Folge, in der Odo mopen darf, weil er ein Humanoid ist. Ja, ich meine, man denkt ja auch, dass das total krass für ihn sein muss und das ist nachvollziehbar, aber ich finde, sie haben es nicht so clever gelöst, einem das zu vermitteln. Es wirkt dann eher albern. Also ich finde so, hey, jetzt habt mal ein bisschen Respekt für den Typ, der hat sehr viel verloren. Und jetzt ist er hier die ganze Zeit nur wie dieser Dork, der nicht mit seinem Körper klarkommt irgendwie. Ja, ich finde das nicht so gut gelöst. Also ich finde, der Auftakt ist so lala. Er bringt natürlich die Story weiter, weil Gauron dann zwar sagt, naja, wir werden jetzt nicht sofort alles aufhören, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir sind ja irgendwie immer noch im Krieg mit Cardassia, aber ich guck jetzt mal irgendwie, was die Zukunft bringt. Ja, ich find's von halt insgesamt ein bisschen awkward, dann als Plot für die gesamte Story, weil sie da halt eigentlich sagen möchten, okay, wir müssen das mal langsam zu Ende bringen mit den Klingonen, aber dann bekommen sie es halt erstmal eine ganze Weile nicht zu Ende, weil es geht ja dann noch irgendwie in der vierten Folge der Schlacht um Edgelon Prime geht es ja auch darum, dass halt eine Föderationskolonie von den Klingonen angegriffen wird. Stimmt. Und halt, es passieren dann immer mal wieder Dinge, sie bekommen es halt nicht ganz zu Ende. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, sie hatten die Storys halt schon rumliegen und mussten. Ja, aber so richtig verstehe ich das auch nicht. Sie haben doch Gauron irgendwie jetzt gezeigt, dass er total von einem Minion irgendwie übers Ohr gehauen und beeinflusst wurde. Und trotzdem gibt es da nochmal voll die krasse, die Föderation wird von den Klingonen angegriffen. Naja. Ja, also es endet ja damit, dass sie sich nicht ganz einigen können und sie sagen, okay, wir können anfangen mit den Friedensgesprächen, aber wir können jetzt nicht sofort Frieden schließen, weil wir geben doch jetzt nicht die Kolonien zurück, die wir erobert haben. Und dann hast du aber, also genau bei dieser Edgelon Prime Folge hatte ich halt ganz stark das Gefühl, dass die einfach schon rumlag. Und das, weil dann wird halt auch kurz gesagt, so viel zu dem Waffenstillstand oder so, ne? Halt damit man halt kurz machen kann, okay, das ist, und am Ende kommt so, der Waffenstillstand ist wieder eingesetzt. Und denkst dir so, okay, die Folge hatten sie halt einfach schon rumliegen und dann hat er leider der Hauptplot damit erfüllt. Ja, vielleicht haben sie auch einfach Jake eine eigene Folge versprochen und der ist, ich weiß nicht, es ist, sie kriegen, glaube ich, also bei Jake, finde ich, kriegen sie einfach nicht besonders, keine besonders gute Entwicklung hin. Also ich meine, ja, dann entdeckt er da irgendwie, was Feigheit und was Heldentum bedeutet. Okay, aber es macht ihn jetzt auch nicht spannender irgendwie. Ja, also Jake ist halt sehr irgendwie ein junger Mann, der gerade erwachsen wird und naja, gut, es ist halt. Ja, aber insofern taugt er irgendwie, ich weiß nicht, er ist, ich meine, ich finde es eigentlich ganz lustig, weil er insofern, dass er wirklich sehr undefiniert ist und das aber auch selbst ja, also es gibt ja, das ist jetzt nicht in der Staffel, sondern in den davor, hat dieses, ach, ich weiß auch nicht, nein, ich gehe nicht zur Föderation, ich will gern schreiben. Also er ist so ein bisschen so ein Träumer und insofern ist das ganz lustig, weil er so anders ist als sein Vater. Aber es macht ihn als Figur einfach nicht so wahnsinnig interessant. Ja, es ist halt ein Teenager, der in einen nicht so interessanten jungen Mann aufwächst. Mehr Mut zu langweiligen Charakteren. Sie enden dann damit, dass dieses ganze Klingonending so langsam zum Versiegen kommt und dann. Und man weiß, da kommt noch mal was. Genau, so. Da kommt noch mal was und. Zum Beispiel die Frage, wo steckt eigentlich Martok? Genau. Und dann passiert eigentlich eine ganze Weile so, was den Hauptplot angeht, gar nicht so viel, habe ich das Gefühl. Ja, das finde ich auch so interessant, dass auch, immerhin ist das hier ja der Rewatch-Podcast, dass in meiner Erinnerung halt so bestimmte Sachen so rausstechen und ich dann irgendwie wieder, wenn ich so eine Folge durchgeguckt habe oder während ich sie durchgucke, denke, da sind jetzt schon irgendwie mehr so Filler-Folgen. Die sind nicht alle per se langweilig, aber oder nicht gut, im Gegenteil. Ja, aber davon sind super. Ja, aber da sind jetzt doch schon wieder viel mehr Folgen, die nicht mit diesem Hauptplot zu tun haben, oder ihn nur so streifen oder so, als ich gedacht habe oder als es in meiner Erinnerung war. Und in meiner Erinnerung geht es irgendwie so bam, bam, bam. Und ich war so, die vierte und die fünfte, sechste Staffel, da wird es alles so, da geht's so ab. Und es geht nicht ab in dem Sinne. Es dauert immer ewig, also wirklich 5, 10 Folgen, bis mal wieder was kommt sozusagen, was diesen so ein bisschen wie Dominion-Plot. Eine Autofahrt nach Spanien mit sehr vielen Pinkelpausen. Also. Das ist eine interessante. Hast du da irgendwelche? Also ne, immer wenn du denkst, so, jetzt kommen wir voran, jetzt geht's in die richtige Richtung. Muss wieder jemand aufs Klo, meinst du? Ja, genau. Aha, okay. Also ich hatte mir aufgeschrieben, mehr langweilige Folgen als erwartet. Muss aber auch dazu sagen, dass während ich das jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast, weil ich meine, ich habe das alles über einen längeren Zeitraum jetzt im letzten Jahr geguckt, habe ich nochmal irgendwie ganz viel Zusammenfassung gelesen und habe dann doch festgestellt, dass ich storytechnisch ganz viel interessant finde in der Staffel, weil es auch wirklich viele Figuren kriegen, irgendwie entwickeln sich weiter. Und ich behaupte auch mehr Charakterentwicklung als dass es schon sehr besonders ist bei DS9, was an Charakterentwicklung passiert. Und was halt auch an Beständigkeit passiert, ja. dass sich Charaktere nicht nur über eine einzelne Folge entwickeln, sondern dass halt es kommen nach dieser Einstiegsfolge wieder kommen diverse Folgen, die immer andere Personen so ein bisschen entwickeln, aber nachdem die Charaktere ihre eigenen Folgen bekommen haben sozusagen, entwickeln sie sich trotzdem auch immer noch weiter in den Folgen der anderen. Und das ist halt dieses fortlaufende Ding. Ja, das ist sogar dann teilweise schwierig, also gerade auch, wenn man darüber einen Podcast machen will, weil erstens, es gibt extrem viele kleine Subplots, die nicht Teil des Hauptplots sind, sondern eben halt so, vielleicht findet der Hauptplot irgendwo anders statt und dann gibt es noch einen kleinen auf der Station oder so. Und man vergisst sie leicht wieder. Also es ist einfach super schwer, sich an all diese kleinen Details zu erinnern und man kann sie auch nicht alle irgendwie jetzt hier besprechen, logischerweise. Aber die machen halt so ein bisschen das aus, dass DS9 oft sich dichter anfühlt für mich, ist erzählerisch, als Voyager. Es ist halt sehr viel Monster of the Week Kram jetzt erstmal. Also wir haben ja die erste Folge Klingonen abwickeln, die zweite Folge halt nochmal mit den Jem'Hadar und dem Dominion einchecken und sagen, oh ja, wie war da der Zwischenstand? Ja, und dann kommen eigentlich dann ganz viele, wo man dann so eigentlich nur sehr, sehr Monster of the Week ist. Aber da geht's im Prinzip immer so ein bisschen auch um was mit den Charakteren passiert, ja, ja, im Sinne genau, von, ja, was, also im Sinne von, fast schon ein bisschen so, es geht um Beziehungen auch. Genau. Und das finde ich halt ganz interessant, weil wir fangen an mit, so, da waren wir verblieben, so wird es wahrscheinlich bald weitergehen. Das quasi Folge 2. Sie sagt halt von wegen, oh ja, das hier ist ja übrigens das Problem, das wir jetzt noch haben. Und dann kurz für die, die es vielleicht nicht so präsent haben, es ist The Ship. Sie finden da so ein Jem'Hadar-Schiff, auf dem ein, wie sie aber nicht wissen gleich, auf dem ein kranker Changeling ist. Und naja, da lernen wir halt so ein bisschen was über die Beziehung zwischen Jem'Hadar, Changelings und Vortas und dass die, weil sie den Changeling dann am Ende nicht retten können, sich alle Jem'Hadar umbringen, weil das für die halt Götter sind und weil sie gefailt haben darin, den zu retten. Sie haben da halt diesen Standoff. Die Crew der DS9 hat dieses Schiff gefunden und muss sich dann, weil sie von den Jem'Hadar angegriffen werden, im Schiff verschanzen. Und dann führen sie halt Gespräche mit dieser Worta, die mit ihren Jem'Hadar da steht, und sie wollen unbedingt ins Schiff. Und weil die Worta ihm nicht sagen kann, warum, kann Sisko sie nicht einfach reinlassen, weil er muss ja auch seine Leute beschützen. Mhm. Und dann haben sie halt da ganz lange diesen Standoff. Das ist halt der Plot der Folge. Ja, und es zeigt im Prinzip die sehr unterschiedlichen Motivationen und die Kommunikationsunfähigkeit zwischen eben den verschiedenen Parteien. Und das ist natürlich auch schon ein Stück weit Foreshadowing. Und es zeigt uns halt nochmal, das ist irgendwie das große Thema. Ja. So, wir haben dieses Dominion, wir haben diesen Konflikt mit dem Dominion und wir können den Konflikt mit dem Dominion nicht auflösen. Weil die Folge endet ja auch damit, dass wir uns nicht auflösen können. Das heißt, die ersten beiden Folgen sind halt nochmal so Check-in to the main plot. Ja, und dann halt kommt halt ganz lange irgendwie einfach, bis, ich weiß nicht, fast sogar bis hier Folge 14, 15 zu der Doppelfolge in der Mitte der Staffel, kommt halt ganz lange eigentlich nur so einzelne Folgen, aber die haben halt diese fortlaufende Charakterentwicklung, die es halt sehr interessant macht eigentlich. Ja. Ich habe dann, wie gesagt, nochmal so meinen Eindruck hinterfragt, dass es doch irgendwie dann mehr langweilige Folgen gab, als ich erwartet hatte, und hab mal wieder dabei festgestellt, dass ich finde, dass die Figuren und also die Charakterzeichnung und auch die Stories in DS9 eigentlich größtenteils wirklich ganz, ganz großartig sind. Aber die Inszenierung ist es nicht immer. Mhm. Und das ist aber nicht nur jetzt DS9s Schuld, sondern ich habe das Gefühl, das ist schon auch irgendwie so ein bisschen, wir sind nicht mehr, also es ist einfach, es wirkt oft behäbiger, als man es jetzt so gewöhnt ist von der Qualität von Serien heutzutage. Es ist also einfach so ein bisschen langsamer teilweise. Es ist halt einmal hast du halt diese Produktions Values nicht so sehr, dass du nicht so endlos viel Geld in Serien reinkippst, wie man es heute macht. Das heißt, sie müssen halt mehr mit weniger machen und dann halt diese. Das merkt man auch. Genau. Ja. Und dann halt dieses Konzept. Du hast keine Streaming-Dienste, du hast keine Gewähr, dass alle Zuschauer alle Folgen sehen. Du kannst dich auch nicht darauf verlassen, dass alle Zuschauer alle Folgen sehen. Und wenn du deine Serie so bauen würdest, dass alle Folgen gesehen werden müssten, wäre es unmöglich, eine größere Zuschauerschaft zu gucken, weil es einfach zu viel Commitment bedeutet, weil es einfach zu viel Verantwortung bedeutet, für die Zuschauer wirklich dahinterher zu sein, jede Folge zu gucken. Plus, es macht halt auch nichts, wenn du eh eine Woche warten musst, bis du die Folge siehst. Das ist dann nicht so, dass es nicht Highlight auf Highlight folgt, weil du eh schon eine Woche gewartet hast und dann ist man glücklich, überhaupt was zu kriegen. So in der Art. Ja, aber das macht es halt schwieriger. Also das ist halt einfach eine andere Art und Weise von Storytelling und das macht dieses richtig tiefgehende Storytelling einfach nicht möglich. Und mit dem, was sie haben. Machen Sie einen guten Job. Ja, machen sie sehr viel. Also einfach grundsätzlich, dass das passiert, dass Dinge, die in der Vorfolge passiert sind mit Charakteren, auch so ein bisschen nachklingen. Das ist schon mehr als die meisten, das ist schon mehr als die meisten Serien zu dieser Zeit. Ja, mehr als die meisten Star Trek-Serien zu der Zeit gemacht haben und zu der Zeit auch machen konnten. Ja. Also realistisch gesehen. Dann lass uns doch mal über Deep Space Nine Go Soap Opera reden. Was passt, weil es gleich dann mit der dritten Folge weitergeht. Und zwar, die heißt im Englischen Looking for Pa Mach in All the Wrong Places. Was? Kleiner Trivia. Kleiner Trivia. Der drittlängste Titel von allen Star Trek Television Serien ist. Und zwar der längste Titel ist aus The Original Series For the World is Hollow and I have Touched the Sky. Und der zweitlängste Titel ist noch ganz frisch, der ist nämlich aus Discovery und heißt The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry. I love it. Okay, auf Deutsch heißt sie ganz langweilig, Gefährliche Liebschaften. Nein, vor allem dann auch noch sie Gefährliche Liebschaften zu nennen, wo die Folge offensichtlich angelehnt ist an die Cyrano de Bergerac-Story. Gefährliche, ja, ist, nein, das ist bekannt. Das ist bekannt, dass die geschrieben haben mit dem Thema oder diesem im Hinterkopf. Und Gefährliche Liebschaften halt auch ein klassischer Stoff ist, der damit aber nichts zu tun hat. Also Gefährliche Liebschaften ist ja dieser Briefroman, der sehr oft verfilmt wurde. Anyway, genug abgeschweift. Ein kleiner kultureller Exkurs. Nein, Cyrano de Bergerac insofern, dass wir haben die Rückkehr von Grilka auf die Station. Grilka, wir erinnern uns, war mal mit Quark verheiratet in The House of Quark. Dritte Staffel, glaube ich? Dritte, vierte? Naja, ist doch nicht so wichtig. In der Vergangenheit. Wo er quasi ihr Haus gerettet hat für sie. Also was heißt für sie? Sie haben da eine kleine Intrige gemacht und damit sie das behalten kann als weibliche Klingonin. Ja. Und sie sind im Guten damals auseinandergegangen und sie kommt zurück auf die Station. Warum? Gibt sich ja einen Grund. den weiß ich jetzt nicht aus mehr. Aus einem unwichtigen Grund. Und Quark ist auf einmal so, ach, sie war ja schon super toll, ich möchte sie für mich gewinnen. Hat aber eigentlich ihr quasi ja nichts Klingonisches Cooles zu bieten. Worf wiederum findet sie auch ganz toll, was so ein bisschen, ich finde, es kommt so ein bisschen unvermittelt. Es passt nicht so ganz. Die Folge ist ziemlich cringy, finde ich, und auch sehr konstruiert. Aber sie ist schon auch ziemlich lustig. Ja. Es ist jedenfalls so, dass Worf dann ihm die ganze Zeit sagt, was er ihr sagen soll und was er irgendwie tun soll. Genau, weil Worf geht zu ihr hin und versucht, sie anzubaggern und wird halt abgewiesen. Und das, also, dass er hingegangen ist, um sie anzubaggern, finde ich, passt nicht zu ihm, aber dass er dann halt wirklich in diesem Stolz verletzt ist und wieder diese Komplexe, bin ich ein echter Klingone, hat im Prinzip. Mhm. Ne? Er hilft ja eigentlich Worf gar nicht so sehr, weil er die so irgendwie toll findet, sondern weil er sich so ein bisschen in seinem Stolz verletzt fühlt, dass er abgewiesen wurde und zeigen möchte, dass er dann wohl doch auch dass er das eigentlich drauf hat. Das klingonische Liebeswerben. Genau. Ja. Und der Höhepunkt ist ja dann eben am Ende der Kampf mit ihrem First Officer oder so, der Quark herausfordert, weil er den natürlich auch überhaupt nicht angemessen findet, aber Grilka findet ihn schon ganz sweet. Und da gibt es dann so einen Kampf, wo Quark ferngesteuert durch Worf ist. Und dann auch gewinnt letzten Endes und mit Grilka sich der Leidenschaft hingibt. Ja, beziehungsweise sie verlieren halt die Verbindung und dann macht Quark aber ein Quark-Ding und schafft es, sie auf seine Quark... Er macht irgendein Quark-Ding. Ja, er fängt halt an, weil er ist ja nicht der Prügelhorst, er ist ja eher so der Silver-Tongued Ferengi und fängt dann halt an, sich so ein bisschen mit seinem Ferengi-Gerede zu überzeugen. Und dann da war irgendwas. Alles, genau. Und die ganze Zeit mit dabei ist halt Dex. Und das ist halt das, was ich an der Folge wirklich gut finde. Also wie sie Dex da in dieser Folge gebaut haben und wie sie einfach ihren Umgang mit dieser ganzen Sache gemacht haben, weil wir hatten darüber geredet, in der dritten Staffel hatten wir darüber geredet, dass Dex nicht wirklich einen Charakter hat, wir sie noch nicht gefunden haben. In der vierten Staffel haben wir darüber geredet, dass sie da wirklich irgendwie zu sich kommt, eben auch dadurch, dass Worf auf der Station ist, dass sie dadurch irgendwie mehr Sinn hat, auf der Station zu sein, weil vorher war sie aus allem so ein bisschen raus. Sie ist nicht in diesem Bajor-Konflikt verwickelt. Sie hat mit dem Ganzen nichts zu tun. Sie steht so ein bisschen über der ganzen Sache und war deswegen nie so richtig geerdet. Und mit Worf wurde sie halt wirklich, wirklich geerdet. Sie hatten von Anfang an eine sehr gute Chemie. Weil sie halt auch so eine, sie hat ja so eine Klingonen-freundliche Vergangenheit. Sie konnte mit ihrer Klingonen-freundlichen Vergangenheit auch wirklich den Charakter finden und halt sich darüber definieren. Und einfach dadurch, dass die Klingonen in der vierten Staffel viel, viel wichtiger wurden, hatte plötzlich Dex viel mehr zu tun und war viel mehr geerdet in dem Gesamtplot, wo sie halt vorher einfach nie wirklich gewesen war. Und Ja, man hat eigentlich von Anfang an schon gemerkt, dass sie wirklich gute Chemie hatte mit Worf von Anfang an. Und man denkt sich schon, ja, sie steht halt schon irgendwie ein bisschen auf ihn, das merkt man halt schon. Aber obwohl der Charakter in seiner Entwicklung halt so davon abhängig war, dass Worf gekommen ist und so darin geerdet ist, dass Worf da ist, ist sie als Charakter selber nicht abhängig von ihm. Und das finde ich halt Ja. total schön, weil sie macht das mit und sie ist auch nicht so, was man halt sehr, sehr leicht erwarten würde, wenn sie auf ihn steht. Worf steht halt auf Grilka, dass sie dann halt dieses klassische Ding von der leidenden Frau macht, die den Mann unterstützt und dann traurig ist, dass sie nicht gesehen, ne, dieses Mauerblümchen-Ding, ne, dieses klassische, Ja, das auch passiert halt gar bei nicht. Buffy mit Willow und so, halt diese ganzen Geschichten, das Mauerblümchen, das halt leidet und nicht gesehen wird und den Mann unterstützt. Und das macht sie halt so überhaupt nicht. Sie ist halt so, okay, cool, du willst das machen, ich mach das mit, ist mir egal, gut, wenn du meinst. So, also sie ist nicht davon Ja, sie hat, abhängig. weil man auch einfach das Gefühl hat, sie ruht dafür viel Ja, zu sehr in sich. Sie genau. weiß einfach, wer sie ist und ja, sie hat diese Stärke und diese Größe Genau, sie mag Worf und man merkt, dass sie Worf und sie mag. mag auch Quark. Das ist Ja. ja auch nicht irrelevant. Sie hat ja diese total lustige Freundschaft, Freundschaft ja. mit Quark und ja. Aber sie ist nicht davon abhängig, dass er sie wirklich gut findet. Also Ja. dass er sie auf diese Art und Weise gut findet. Sie denkt sich, hey, das wäre cool, aber Ja. ich guck mal, wohin das führt und ich mach das mal mit. Und ich denke, sie ist da auch so ein bisschen geduldig, also was heißt geduldig oder so ein bisschen lebenserfahren. Ja, überraschenderweise ist sie sehr lebenserfahren, dass sie halt so sagt, naja, wenn es passieren soll, dann wird es noch passieren. Vielleicht kommt er irgendwann, Ja, vielleicht sieht er es sie irgendwann. peint halt nicht. Sie hat halt Nee. nicht Ja. dieses Hinterher-Schmachtende. Sie ist halt so, Ja. okay, cool. Und am Ende, wo halt dann Quark bekommt, was er will, und dann ist Worf irgendwie grummelig und grantig und dann stellt sie ihn halt zur Rede und ist so von wegen, ja, warum willst du die überhaupt? Und hallo, du kannst auch mich haben, hallo. Und dann Dann denkt sich Worf so, hey, das ist vielleicht dann gar ist keine Worf, schlechte ja, Idee. ich finde es halt so gut, dass sie halt einfach so sagt, hey, das ist totaler Quatsch, was du hier machst. Und Ja. hallo? Hallo? Ja, genau. Guck mal hier. Genau, und dann ist Worf zuerst ein bisschen verwirrt davon und checkt das nicht ganz, aber dann, ja. Dann wird's. Dann tauchen Ja. alle in der Krankenstation Und das ist auf. dann so super peinlich. Ja, ich weiß auch nicht, ich finde diese Szene so. Ich meine, sie ist auch lustig. Ja, und dann, weil natürlich, wir wissen, beim klingonischen Liebesspiel geht es relativ wild zu und dann tauchen die beiden Paare irgendwie grün und blau geschlagen in der Krankenstation auf. Und Begier ist nur so, ich will's nicht wissen. Ja, und du hast auch das Gefühl, also als das zweite Paar, nämlich Worf und Dex, auftaucht, ist er halt auch so ein bisschen geknickt, weil es ist Ja. so, oh, Ja. okay. Okay. Ja, Begier, der nie die coolen Frauen abkriegt. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also, ich will nichts gegen Lita sagen, aber Ich will nichts gegen nein, Lita sagen. nein, nein, nichts. Ja, Lita ist auch cool. da können wir nämlich direkt weiterkommen mit dieser ganzen Ich wollte Soap-Story. aber noch eine Sache sagen zu dieser Folge mit Quark und Grilka. Ich finde, die ist so zurechtgebogen, um Worf und Dex zu regeln, weil nämlich auch man so denkt, okay, Quark steht auf Grilka und Quark denkt nie länger über Folgen nach oder dass da jetzt da eine Langzeitbeziehung draus wird. Das macht Sinn. Aber warum ist es für Grilka interessant? Also er muss dann durch dieses ganze Ritual gehen, damit die dann irgendwie mal da so eine Kurzaffäre haben und dann ist sie wieder verschwunden. Und ist Ja, das typisch für Klingon? Ich weiß es nicht. man Ich finde, würde das meinen, fühlt das wäre sich. eher so, wenn sie was serious, Ja, also genau. ne, wenn Also sie es ernst miteinander meinen, aber nur sie mal finden für sich eine einfach, ja, Liebesnacht. sie finden sich einfach gegenseitig hot und ja. Ja, aber ich finde, es ist einfach sehr konstruiert. Aber gut, es macht schon ein bisschen Spaß. Genau, Aber und dann das ist müssen wir halt jetzt über die siebte. die most cringy of all. Entschuldigung, es gibt kein gutes deutsches Wort für cringy. Ich muss es dauernd benutzen. Also irgendwie so. Unangenehm, Ja, so aber ein unangenehm ist es bisschen. irgendwie nicht. Ich finde es ja auch, also die sind auch immer ein Stück weit lustig, aber so ein bisschen fremdschämig. Fremdschämig, ja. Natürlich, fremdschämig. Das ist ein wunderschönes Ein deutsches wunderschönes deutsches Wort. Total überhaupt nicht neu und zurechtgebogenes Wort. ja, nee, aber diese beiden Folgen, die dritte und die siebte, sind halt Folgen, die ich genretechnisch sehr, sehr interessant finde, weil das sind zwei Folgen, wo dieser ganze Sci-Fi-Plot super, super weit zurücktritt. Weil in der dritten geht es zumindest noch ein bisschen so um Klingonen und wie sind die drauf. Und in Alien-Tradition, der ja. siebten gibt es einen Plot und der ist so irrelevant, der ist so langweilig, der interessiert niemanden. Ja. Der einzige Sinn, dieser Folge ist halt, um diese ganzen Beziehungsprobleme anzusprechen, um über Dex und Worf zu sprechen, um über Bashir und Lita. Es geht eigentlich nur um Soap. Es geht nur um Melodrama. Und dann mussten sie noch irgendeinen Plot da drum stricken, ja, so halbwegs. Der das irgendwie so ein bisschen Sci-Fi macht. Genau, weil das halt die Anforderung ist vom Genre. Sie müssen einen Sci-Fi-Plot in irgendeiner Form machen, obwohl sie eigentlich gar keine Lust dazu, also obwohl sie da eigentlich nicht wirklich. Was sie machen wollen, ist, sie wollen cheesy Romance-Kram machen, weil sie die Charaktere mögen und weil sie sagen müssen, ja, guck mal, so funktionieren diese Charaktere zusammen. Mhm. Und dann müssen sie irgendwas drumrum basteln, was nicht wirklich funktioniert, aber eigentlich auch egal ist. Also es schadet nicht, dass es nicht funktioniert, weil es nicht wichtig ist. Ja, wobei auch die Bashir-Lita-Story eigentlich ist halt einfach nur ein bisschen lustig. Es ist so ein bisschen lustig, zumal es halt wieder so ein bisschen, es wird so ein bisschen an Bashirs Ego gekratzt, was irgendwie ein sehr beliebtes Plot-Device oder ein sehr beliebtes Ding ist in DS9. Ja, der Charakter bettelt so danach, Ego zu kratzen. Das ist wirklich so, man muss Bashir mal wieder so ein bisschen auf die Füße holen und sagen, du bist nicht so unwiderstehlich, wie du denkst. Weil Bashir und Lita sind nämlich, die Folge heißt übrigens Let He Who Is Without Sin. Also sie sind alle für ein romantisches Wochenende, whatever, auf Risa, dem Pleasure Planet, also der eigentlich im Prinzip nur ein Tropical Paradise mit irgendwie... Sehr merkwürdige O-Max und Sexplanet. Ja, es ist irgendwie schon auch weil diese ganzen Leute, die da arbeiten, sind so eine Art Erotic Entertainer. Sie gehen da nicht so ins Detail, weil das ist ja immerhin eine Nachmittagsserie. Und Worf kommt irgendwie nicht damit klar, dass Dex halt sehr promisk ist und auch nicht so, also sie sind dann und halt generell einfach lockerer ist, dass sie und Worf, das hatten wir schon in der letzten Staffel gesprochen, Worf ist ein riesiger Nerd. Worf ist einfach der nerdigste Nerd aller Zeiten. Er ist super, super steif. Er kann nicht so gut dieses ganze Soziale. Ihm ist dieses ganze Klingonending super wichtig, aber er ist eigentlich kein guter Klingone, was auch so ein bisschen witzig ist, weil er ist zu steif für einen Klingonen. Er schafft es nicht, in sozialen Kontexten halt wirklich aufzugehen und locker zu werden, weil alle anderen Klingonen sind dann immer so, hahaha, viel lachen, viel trinken, alles ist lustig. Und Worf steht daneben und ist so, Ehre. Und dann haben sie ihn halt mit Dex zusammengeworfen, die auch so super miteinander funktionieren. Aber Dex ist dann so, ach, ja, ich gucke einfach mal, was passiert und ich verstehe mich mit jedem und ich rede mit jedem und ich habe halt bei jedem einfach sofort so einen Report. Sind so ein bisschen Extrovert meets Introvert. Genau. Yeah. Und ja, ich weiß nicht, aber die ganze Episode, wir müssen über die auch gar nicht so lange reden, weil sie wirklich, es gibt dann so einen komischen Plot von irgendwelchen Tugendwächtern, die wollen Risa zerstören, ladida. Und dann erfahren wir dann irgendwie noch, warum sich Worf immer so zurückhaltend verhält, weil er nämlich als Kind mal bei einem Fußballspiel ein anderes Kind aus Versehen getötet hat. Das finde ich halt so krass. Und das ist so, wow, das ist aber düster. Sie gehen halt ein bisschen zu weit. Ich finde es halt, weil er sagt und wegen ja. Ich war halt als Kind so ein bisschen ungehalten und ich konnte mich nicht so richtig zusammenreißen und so. Und dann habe ich halt, dann haben wir Fußball gespielt und dann habe ich den halt geheadbuttet und dann war der tot. Und das ist so, die Geschichte hätte super funktioniert, wenn ihr nicht, also ihr müsst nicht direkt... Er muss nicht direkt sterben. Ja, man muss nicht direkt ihm ein lebenslanges Trauma geben, weil er ein Kind umgebracht hat. Also meine Güte, es reicht halt, der Junge hat sich verletzt und lag im Krankenhaus und niemand wollte mehr mit mir spielen. Das reicht doch. Genau, dass er irgendwie Außenseiter ist oder gebullied wurde deswegen. Das muss doch nicht direkt jemand sterben. Dass die Leute Angst haben. Ja, und dann denkt man so, okay, ihr wolltet eine Begründung geben für sein Verhalten, aber jetzt finde ich sein Verhalten nicht mehr extrem genug, weil er müsste viel traumatisierter sein nach dieser Begründung. Also, dass er irgendwie so, oh nein, diese fragilen Menschen, ich darf mich nicht mehr in deren Umgebung aufhalten. Ja, es ist also dieses, und deswegen kann Worf sich nicht locker machen. Ich finde halt diese Konflikte, diese ersten Beziehungsstreits, die dann Dex und Worf miteinander haben, finde ich super. Ich finde es halt auch sehr schön, wie dann Quark ist ja auch mit dabei. Und ich finde es halt sehr schön, wie Worf und Dax sind zerstritten und Dax ist einfach schlecht drauf und dann ist Quark auch so, what you need is a Ferengi und sie ist so, but what I want is Worf und das ist, ich finde es halt so schön, das ist halt dieses, dass sie halt sich auch bewusst ist, dass es für sie frustrierend ist und nervig, aber sie halt gleichzeitig ist, ich finde ihn aber super cool und toll und so, ja, und ich finde es halt sehr schön, halt einfach auch zu zeigen, dass sie ist dann auch nicht am Boden zerstört, aber sie ist halt frustriert und er ist frustriert und das fand ich halt sehr realistisch bis zu dem Punkt, wo ein Kind sterben muss, in der Vergangenheit, aber naja. Ja. Und das ist halt auch eigentlich so der Kern der Serie und der Rest ist halt, also der Serie, der Folge. Und der Rest ist halt so Dressing, damit das halt noch in dieses Sci-Fi-Muster passt. Und das finde ich halt ganz interessant, dass sie das haben sie zum Beispiel bei Voyager nicht ganz so sehr gemacht. Bei Voyager hatten sie auch Romance-Plots, aber sie haben sie halt nie so weit ausgebaut und sie sind halt selten so weit in die Tiefe gegangen. Mhm. So, wenn man jetzt an Belana und Tom Paris denkt, die gab es immer auch, aber es gab selten irgendwie Folgen, wo es halt ausschließlich irgendwie darum, um die Beziehungsdynamik zwischen zwei Personen ging. Das finde ich halt ganz witzig von so einer Genre Perspektive, dass sie das so ein bisschen aufbrechen und sagen, hey, wir machen mal ein bisschen Melodrama. Ja, das stimmt. Aber gut, vielleicht verlassen wir für... Ja, jetzt brauchen wir Dex und Worf nicht mehr. Die können kann man am ganz am Ende nochmal, wenn wir das Finale besprechen, kurz erwähnen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt mal Odo zuwenden, über den wir auch schon ein bisschen geredet haben, weil dann könnten wir gleich uns die Folge 8, Things Past, vornehmen. Die heißt auf Deutsch Die Schuld. Eine Sache muss ich dazu sagen, dass wir jetzt halt bei Odo direkt zu 8 springen. Das war das, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, weil er ist in der ersten Folge so super mopey, dass er ein Solid ist. Mhm. Und dann geht das in den Folgen danach alles so ein bisschen unter. Also es geht nicht mehr wirklich viel darüber. Überhaupt nicht? Ja, es ist eigentlich egal. Es ist einfach egal. Kein Thema mehr, aber er tritt auch kaum auf es kommt halt ab und zu so ein bisschen zur Sprache, dass er sich nicht mehr verwandeln kann und so. Mhm. Das sind so ein paar Probleme, die halt in ganz, ganz kleinen Szenen aufgearbeitet werden. Aber es geht nicht, also man sieht ihn nicht wirklich strugglen. Er erwähnt irgendwann einmal, dass er von der Treppe gesprungen ist, weil er sich in einen Vogel verwandeln wollte und dann hat er sich verletzt. Das ist, glaube ich, in dieser Echelon Prime-Folge. Aber das sind halt nur so ganz, ganz kleine Vignetten und das hat mich ein bisschen verwirrt, dass er halt in der ersten Folge so urtraurig war und dann ist er so, oh, ich bin Odo. Und dann, bis zur achten. Ja. Aber zur achten geht's weiter mit Odo, Mopi-Odo. Ja. Okay, Emo-Odo. Und zwar, ja, Things Past ist eine Folge, die ich wie alle Vergangenheit auf Tarok Nor Folgen liebe. Ich weiß nicht, ich liebe das immer, wenn sie in die Besatzungszeit zurückschalten. Ach so, Besatzungszeit, wäre ich nicht, das ist so schön. Ich weiß nicht, ich finde es einfach, das ist dann meistens spannend auch, weil, wie ihr wisst, habe ich einen Softspot für Gul'dukat und da erfahren wir auch nochmal so ein bisschen mehr über ihn. Gul'dukat ist super interessant in der Folge. Ja. Was passiert? Es sind Odo, Sisko, Dax und Garak sind in so einer Art merkwürdigem Stasis-Zustand nach einem, ich weiß es nicht mehr. Nach einer Konferenz, sie waren auf einer Konferenz auf Bajor, wo es um die Besatzungszeit ging. Und es ist unfassbar witzig, die Szene, bevor sie in diese Stasis fallen, ist nämlich Edgelord Garak. Weil Garak ein furchtbarer Edgelord ist und dann nämlich auf diese er ist dann nämlich hingegangen, um eine, wie er es genannt hat, ein opposing philosophical view zu liefern zur Besatzungszeit. Um Gottes Willen. Und alle anderen versuchen ihn. Both sides. Ja, genau. Also er versucht halt zu sagen, dass es. There were good people on both sides. Ja, dass es halt auch was Gutes hatte. Und dann versuchen Dax und Sisko ihm so zu erklären, so nein, das war nicht cool. Und dann hat sich Garak aufgeregt, dass sie, er meinte, das habe ich mir auch geschrieben, what I would have liked is less posturing and more debate. Halt eins zu eins das, was Edgelords 2017 auf Twitter sagen. Und Dax und Sisko versuchen ihm zu erklären, wow, aber weißt du, die Bajoraner haben so viel Restraint dir gegenüber gezeigt, du Arsch. Und das finde ich halt auch, das ist auch so eine kleine Vignette, die zu Garak spricht, weil Garak einfach ein Edgelord ist. Wir lieben ihn, aber er ist schon ein bisschen ein Edgelord. Ja. Es kommt so ein bisschen darauf an, in welcher Situation. Ja, und dann jedenfalls rutschen sie dann in dieses Stasis und landen in der Besatzungszeit von Terraknor, was dann halt auch schön ist für Edgelord Garak, weil er dann ein Bajoraner ist und erstmal auf die Fresse bekommt und das dann alles gar nicht mehr so witzig findet. Ja, ja, es ist so, wir, die Zuschauer, sehen sie in ihren normalen also Erscheinungsbildern, aber alle anderen auf der Station sehen sie als Bajoraner. Und Dex wird dann gleich mal irgendwie so eine Art platonische Geliebte von Gul Dukal. Also es passiert nicht. Sie ist ja, dann noch platonisch. Noch platonisch. Sie ist so eine Art, wird zu seiner neuen Companion auserkoren von ihm, der er dann erzählt, dass irgendwie alles nicht so toll ist für ihn, weil alle ihn hassen und der ganz einsam ist. Wo ich halt auch so denke, ja, buhu. Aber das finde ich so aber schön. Aber ich finde es trotzdem, es gibt ihm so ein bisschen so eine Nuance. Ja, auch. Nein, vor allem, was ich halt interessant finde, ist, dass es halt super viel aussagt darüber, wie Gul Dukal sich selber sehen möchte. Ja, er ist schon immer sehr ein Opfer. Er sagt ihr halt direkt am Anfang so, dass er sie nicht hergebracht hat, um sie zu misshandeln. Und sie ist so, ja, warum? Und sie ist am Anfang auch super, sie hat super Angst und sie zittert und so. Also sie versucht es nicht zu zeigen, aber man sieht es schon, es ist halt auch echt und sie sagt, dass sie Lita heißt, weil es der einzige Name ist, der ihr einfällt. Mhm. Und ja, und dann versucht er ihr halt die ganze Zeit zu erklären, dass er ja der gütige Vater der Bajoraner ist. Und ich finde das halt super schön, weil, also, na, nicht schön in dem Sinne, sondern weil es halt so viel aussagt über Gul Dukat, der sich unbedingt in jeder Situation als der Gute sehen möchte, obwohl er ganz offensichtlich nicht der Gute ist. Und das auch weiß unterschwellig. Und das auch ist weiß, ja das Ding. Aber es sich selber, er möchte sich selber davon überzeugen. Und andere auch. Es ist ihm so wichtig, wie andere ihn sehen eigentlich. Genau. Und er sagt ja auch, das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich als Zitat so großartig fand. Ich habe für die Folge diverse Zitate aufgeschrieben. Er sagt, as you'll get to know me, you'll find that I'm a complicated man. Also er weiß schon, dass er selber nicht der Gute ist, aber er versucht halt, er möchte sich halt so gerne als jemand sehen, der irgendwie nicht der Bully ist, nicht der Oppressor, aber er ist der Oppressor. Und das finde ich, kommt hier so stark heraus, auch wie er dann sagt, und wegen, ja, eigentlich wollte ich ja die Rations erhöhen, aber dann haben sich die Bajoraner wieder nicht gut benommen, jetzt müssen sie bestraft werden und so. Und es ist halt, ich finde ihn als Villain einfach so unglaublich gut, weil sie ihn so tiefgründig machen und weil sie halt zeigen, dass der Villain sich selber nicht als Villain sehen möchte. Und deswegen mag ich Gul Dukat sehr gerne als Figur. Ja. Gleiches hier. Der Plot entwickelt sich dann, dass unsere Helden, Heldinnen und Helden werden verdächtigt, einen Anschlag auf Gul Dukat gemacht zu haben und werden zum Tode verurteilt. Und ich weiß dann ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig, wie sich das entwickelt, aber was halt am Ende, es wird die ganze Zeit, wird schon so vermutet man, dass also Odo scheint was zu verbergen, aber gleichzeitig denkt man noch die ganze Zeit, dass es eher vielleicht um Garak gehen könnte oder Gul Dukat oder, also es wird, ich glaube, man wird auf so verschiedene falsche Fährten gelockt, damit man nicht gleich darauf kommt, dass der Auslöser für dieses ganze Ding Odo und sein schlechtes Gewissen ist, weil er nämlich damals diese vier Bajoraner drei zum Tode verurteilt hat und also sie exekutiert wurden. Und er hinterher festgestellt hat, oder dass er einfach er hat hinterher festgestellt, dass sie unschuldig waren. Dass sie unschuldig waren und dass er aber auch bestimmten Beweisen oder bestimmten Indizien nicht gefolgt ist und er einfach noch weiter hätte investigieren und er hätte halt darauf bestehen müssen, noch weiter zu investigieren und das hat er nicht gemacht. Genau, das heißt, in seiner Erinnerung, das heißt, die alle sind eigentlich gerade in seiner Erinnerung gefangen. Und er hat für sich selbst quasi ein großer Link zwischen ihnen hergestellt. Und er hat für sich selbst in seiner Erinnerung dann ein Substitute eingesetzt, eine Ersatzfigur, und zwar der Cardassianer, der vor ihm für die Sicherheit verantwortlich war. Der war zu dem Zeitpunkt schon längst nicht mehr auf der Station, aber er hat ihn dann halt als Odo Stand-in eingesetzt. Und das ist halt auch ganz witzig, weil er verhält sich exakt wie Odo. Er geht dann zu Worf und pöbelt Worf, er geht zu Quark und pöbelt Quark ein bisschen an, genauso wie Odo es tut. Das heißt, wenn man halt halt aufpasst, kann man es halt auch genau erkennen. Hm. Moment, dieser Mann verhält sich nicht wie ein Cardassianer. Das habe ich total vergessen. Er verhält sich wie Odo. Ja. Und dann sind sie in dieser Zelle und du weißt, Odo weiß von Anfang an, was los ist, aber er will es nicht zugeben, weil das halt seine große Schande ist. Und dann sind sie in dieser Zelle und werden verhört vom Cardassianer Odo. Und Odo fängt an zu versuchen, ihn zu überzeugen und ist so, du musst diese eine Sache gucken und diese Sache und das musst du gucken und guck doch, auf Bajor sind diese Bombenanschläge, die nach demselben Muster sind und da konnten diese Personen nicht beteiligt sein und versucht halt alles, Fehler gut zu machen, aber der Cardassianer Odo weist halt alles ab und sagt so, nein, das ist nicht meine Verantwortung, nein, und Odo kann halt seine eigene Tat nicht ungeschehen machen und muss dann halt am Ende, diese ganze Geschichte wird aufgelöst, in dem Moment, wo Odo dann am Ende sagt, ich war das. Ja, und was ich daran mag, und das ist auch ein Thema, was generell in DS9 auftaucht, aber ich finde in der Staffel auch besonders nochmal oft, ist halt diese Frage nach moralischem Verhalten, nach Gut und Böse, nach welche Mittel sind unter welchen Umständen nachvollziehbar, verständlich oder eben nicht genug oder falsch. Kommen wir später nochmal zu, aber ich finde, die geht da auch schon so in diese Richtung und das ist halt irgendwie ganz interessant. Die hatte ja dann auch diese parallele Struktur mit Gul Dukat und mit Odo, dass beide versuchen, ihr Verhalten zu rationalisieren, dass Odo ja auch von allen angepriesen bekommt, er war ja nur hinter Justice her, er wollte ja nur die Gerechtigkeit, das war ja sein einziger Meister und er hat nicht den Cardassianern gedient, sondern der Gerechtigkeit. So versucht Odo das für sich zu rationalisieren, was er gemacht hat, während Gul Dukat dieses Ding fährt mit, ich bin der Vater, der liebende Vater, der Bajoran, aber leider benehmen sie sich nicht, also muss ich sie bestrafen. Also, was aber auch ein total klassisches Muster für, im Prinzip, das hast du im Kolonialismus. Genau. Rassismus, und das also, ist, und das ist halt so, es ist halt so schön. Also die Art und Weise, wie Figuren versuchen, vor sich selber ihre Taten in ein gutes Licht zu rücken und sich selber auch belügen wollen. Ja. Und das ist ganz interessant, weil es halt Odo mal, also weil er ist ja sonst immer dieser Überkorrekte, der total Gerechte und der immer alles richtig macht und so. Und das gibt ihm dann halt irgendwie einfach nochmal mehr Menschlichkeit oder halt mehr Persönlichkeit. Ja. Und deswegen, ich mochte die Folge sehr gern. Ich fand es sehr schön, dass am Ende, als das alles vorbei ist, kommt Kira zu Odo und redet mit ihm. Und sie haben halt wirklich so ein schmerzhaftes Gespräch im Sinne, dass sie halt sagt, bitte sag mir, dass du niemand anders umgebracht hast, der unschuldig ist. Und er ist so, ich weiß es nicht. Und ja, ich glaube, er sagt, ich hoff's. So. Ich hoffe es, und es ist halt einfach, traurig und schmerzhaft, weil es ist so, sie hat ihn halt auch immer als diese Figur gesehen, die nicht gebrochen wurde. Und dann ist es halt, und sie sagt halt auch, es kam niemand durch diese Zeit, ohne sich ein bisschen schmutzig zu machen. Aber es ist halt schwierig. Es ist halt die Frage, welche Art von Schmutz. Und für sie ist das halt, er war halt in dem Kontext ein Oppressor. Und das ist einfach tough. Ja, ich habe auch das Gefühl, man weiß ja nun schon länger um die Gefühle, die zum Beispiel Odo für Kira hat, aber es ist, und dass die beiden eine enge Freundschaft haben, auch das ist irgendwie immer schon wieder aufgegriffen worden, aber es gibt immer wieder diese Setbacks, also diese Momente, wo man das Gefühl hat, das steht jetzt erstmal zwischen ihnen. Also und insofern finde ich das auch, dass ihre Beziehung sich so wahnsinnig langsam nur entwickelt, finde ich vor dem Hintergrund, was sie halt alles für ein Baggage mit sich tragen, finde ich das sehr nachvollziehbar und glaubhaft. Und irgendwie weil sie standen in der Okkupation nicht auf derselben Seite. Sie waren nicht verfeindet in dem Sinne, aber sie standen nicht auf derselben Seite und das ist ein Problem. Ich finde als im Anschluss daran ganz interessant, wenn wir über entweder The Darkness and the Light oder jetzt schon The Begotten. Ja, lass mal Darkness und Light, das finde ich eigentlich ganz relevant, weil es halt wirklich jetzt auch darum ging, es kommt niemand durch die Okkupation, ohne sich ein bisschen schmutzig zu machen, was Kira gerade gesagt hat. Und das passt direkt in diese Folge, Folge 11. Ich finde ein bisschen schmutzig machen auch einen interessanten Ausdruck dafür. Blutige Hände. Ja, genau. Ein bisschen schmutzig, dieses ganze Blut an mir. Dunkelheit und Licht heißt hier auf Deutsch, es ist die 11. Folge, es geht ganz um Kira. Es geht ganz um Kira. Es werden nach und nach auf perfide Weise ehemalige Mitglieder von der der Terror, nicht der Terror, Widerstand, der Widerstands, Entschuldigung. Ja, kommt an, wie man sieht. Wie kommt an, wie man sieht? Ich bin offensichtlich kardasianisch. Ja, mit deinem Guldukat-Fable. Ja. Diese ungezogenen Bajoraner, warum wehren die sich? Ja. Also sie, nach und nach werden ehemalige Mitglieder ihrer Widerstandszelle, der Zelle von Chakar war es, ne? Ja, ja. Ja, werden ermordet. Und es wird danach, kommt immer eine merkwürdige Message, und zwar, also es wird sozusagen so runtergezählt, so this is one, this is two, irgendwie so. Ja. Und es ist ganz lustig, weil wir haben schon erwähnt. Ich mag es, dass ich immer sage, das ist schön, und du bist, das ist ganz lustig. Es geht die ganze Zeit um Mord und Tod ja, und Kriegsverbrechen. Das ist halt was wir mögen. Ja, ja. Okay, ja. Weiter. Nein, was ich cool finde an der Folge ist, dass es halt auch wieder so ein bisschen dieses Genre-Mischung, oder wir versuchen mal so ein paar Genre-Konventionen von anderen, sozusagen von anderem Genres. Ja. Und da ist es halt so ein bisschen so Psychothriller, Psychopathenthriller. Mhm. Ja, weil du halt, da ist irgendwie ein genialer Killer, offensichtlich. Und es gibt da so interessante, ja auch irgendwie wirklich ein bisschen unheimliche Plot-Twists, wie zum Beispiel sie entschlüsseln dann diese Stimme, die immer diese Messages schickt, und es stellt sich dann raus, es ist Kiras eigene Stimme. Also jemand hat die benutzt, um diese Menschen. Und das ist halt einfach, es wird dann offensichtlich klar, dass dieser Mensch Besessene irgendwie mit Kira ist, oder nicht Mensch, aber dieser Mörder, und irgendwie sich das alles um sie dreht und sie so ein bisschen der Gipfel dieses Plans sein wird, dieses Mörderplots. Und sie ist das Final Girl. Sie ist das Final Girl. Ja, ja, und das ist ganz, ganz lustig, wie das halt eigentlich so eine bisschen so eine Psychopathen-Thriller Feel hat. Und es ist dann, außerdem ist sie halt, das macht das Ganze noch so ein bisschen natürlich spannender, sie ist ja irgendwie, trägt das Baby von Keiko und Miles O'Brien in sich, und naja, sie ist sehr, sehr schwanger und damit natürlich doppelt angreifbar. Trotz allem macht sie sich am Ende selbst, als quasi klar ist, wer das wohl sein könnte, macht sie sich selbst auf den Weg, und sie weiß, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht mal so genau, warum, weil der sagt ihr gar nichts. Und sie trappt ihm damit aber in die Falle, und er hat sie dann irgendwie gefangen, und es ist dann auch ganz, ganz, weil sie ist dann in dieser creepy Hütte, und es ist auch so mit Licht und Schatten alles, er steht so im Dunkeln, also das wird, dieses Thema wird dann wieder so aufgegriffen, und dann stellt sich raus, er war einfach nur ein einfacher Arbeiter, der irgendwie so Wäscherei für die Cardassianer während der Besatzung gemacht hat. Ein Low-Level-Kollaborateur. Ja, genau. Ein Low-Level-Kollaborateur. Und es gab einen Bombenanschlag, den Kira verantwortet hat, hauptamtlich, der ihn ziemlich irgendwie verunstaltet hat und auch noch wahrscheinlich seine Familie getötet. Und deswegen sucht er Rache, und er sagt, ja, ihr habt irgendwie Zivilisten getötet und ihr wart gar nicht gut. Und es geht dann wieder um diese Frage, gut, böse, was ist unter welchen Umständen, wie moralisch zu werten. Und dass Kira eben auch sagt, du kannst dich hier nicht rausreden, du hast den Cardassianern geholfen, ja, du bist nicht in Widerstand gegangen, und du kannst nicht so tun, als wärst du nur gut, ja, du hast jetzt gerade Menschen getötet, und du kannst es moralisch nicht rechtfertigen. Und das ist ein sehr interessantes eine sehr interessante Diskussion einfach. Ja, ja, ich find's halt auch, weil das so weit ab vom Schuss ist von dem, was viel Star Trek immer versucht. Star Trek versucht immer sehr schwarz und weiß das am Ende aufzulösen und zu sagen, okay, das waren die Guten, Darkness, das waren die Light. Schlechten. Oder zu sagen, okay, in dieser Folge haben wir uns schlecht verhalten, wir fassen am Ende nochmal zusammen, warum und warum wir das nicht mehr machen werden. Und Deep Space Nine hat halt so oft einfach dieses Fazit von, ja, also insbesondere wenn es halt um dieses ganze Okkupationsthema geht, das ist halt wirklich diese Sache, du kommst aus 50 Jahren Okkupation nicht raus, ohne ohne etwas moralisch Verwerfliches zu getan zu haben. So oder Ja. so. Ja. Es gibt halt keine moralisch eindeutig richtige Position. Du kannst im Widerstand sein und dann bringst du Leute um und du Und bringst bringst vielleicht Unschuldige währenddessen um, ja. Unschuldige um, weil du damit irgendwie die Besatzer attackierst und Genau, aber du kannst die Besatzer nicht attackieren, ohne Unschuldige umzubringen, weil die Besatzer Unschuldige um sich scharen, weil das halt Teil ja. ihres Tricks ist. Und dann sind wiederum, und das gab es ja auch schon, vielleicht auch nicht alle von den Besatzern stehen vielleicht nicht alle hundertprozentig dahinter. Sie haben vielleicht versucht zu helfen und werden dann trotzdem getötet. Also Es sind halt sehr viele Grauzonen. es sind sehr viele Grauzonen und es ist toll, wie sich Deep Space Nine dem immer wieder stellt. Und ich muss auch sagen, das ist mir jetzt, als ich beim Nachdenken über die fünfte Staffel, ist mir das auch nochmal total aufgefallen, dass es in Deep Space Nine, dass sie, und das kann man natürlich vor allem an der Figur Kira sehen, die so einen unendlichen Fundus an Stories hat, die sie irgendwie ihr geben, die mit der Vergangenheit zusammenhängen und die mit diesem ganzen Setup von hier ist Bajor, die waren okkupiert, hier ist Deep Space Nine, das war mal kardassianisch, hier ist das Wurmloch und alle Stories ergeben sich aus diesem Setup im Ja. Prinzip. Und dadurch wirken sie nicht willkürlich. Also sie Ja. sind nicht diese random encounters in space, Es gibt die die du immer mal halt. wieder, so eine Handvoll davon, Ja, klar. aber es hat halt dadurch weniger komplett zufällige Folgen als zum Beispiel Voyager Oder auch The oder Next Next Generation. Generation. Also das sind halt, ja, dass man das Gefühl hat, klar, das gibt dir, also diese zufälligen Folgen, und das macht ja auch den Charme von Star Trek aus, gibt dir halt die Freiheit, alle möglichen verrückten Aliens und Planeten, und bietet unheimlich viel Freiheit. Aber gerade diese Tatsache, dass sie irgendwie an diesen Ort gebunden sind, finde ich, das macht die Serie so stark, Ja, weil also ich denke, dadurch. sowas, was zufällige Folgen zum Beispiel in dieser Staffel angeht, ist sowas wie hier die vierte Schlacht um Edelon Prime hätte auch in einer normalen Star Trek, also in einer anderen Star Trek Serie Ja, man gerät funktionieren also so können. immer dieses, es gibt einen Distress Call Genau. und dann landet man irgendwo und dann Genau. passiert Oder irgendwas. auch hier 17, der Datenkristall, wo Odo Sexy Times hat. Da müssen wir aber nochmal drüber sprechen. Ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen, aber es ist halt auch so als die Art und Weise, wo der Plot herkommt. Ja, das ist Mysteriöse so, Frau taucht auf mysteriöse und Frau taucht auf, ja. na, das sind halt Dinge, die können in jeder Star Trek. Oder The Assignment, Keiko O'Brien wird besessen. Na, aber das hat schon ein bisschen mehr auch mit Mit Bio zu Bayer zu tun. tun. Okay. Na, also das sind, es gibt immer so ein paar Folgen, die auch in jeder anderen Star Trek Staffelserie funktionieren könnten, aber sehr, sehr viele auch von den Filler-Folgen schöpfen halt Ja. aus diesem Setting, in dem sie Ja. sind. Und ich muss sagen, ich mag das. Also, ich meine, solange es gut gemacht ist, was es nicht immer ist. Aber grundsätzlich, ja. Also bei Darkness and Light ist es auf jeden Fall so. So, wir haben jetzt verschiedene Dinge erwähnt. Wir können halt Noch so generell viele gute Folgen. noch ein bisschen weiter über Kira und Odo sprechen. Das war gerade unser Ja, Thema. dann gehen wir noch mal kurz Zu zu. The Begotten ist direkt danach. Stimmt. Ja, wir gehen zu The Begotten. Folge 12. Wie ist sie auf Deutsch? Das Baby. Oh, originell. Ja. Ja, dabei haben wir es sogar in dieser Folge mit zwei Babys zu tun. Genau. Weil der eine Plot, der mehr so ein bisschen witziger Sideplot ist, ist Kira liegt in den Wehen und sie macht das traditionell bajoranisch, was irgendwie Tage dauert und bedeutet, dass die Frau nicht etwa irgendwie Schmerzen hat, sondern nein, also sie muss sich so doll entspannen, wie es nur geht, und dann kommt das Baby irgendwie so. Was bedeutet, dass irgendwie alle um sie rumspielen und merkwürdige Instrumente spielen und dann gibt es einen blöden heteronormativen Streit zwischen Chaka und O'Brien, die eifersüchtig sind, und dann werden sie rausgeschmissen. So viel dazu. Aber der eigentlich wichtige Plot ist, dass Quark ein Changeling-Baby, also ein Ja. Irgendwo aufgetrieben hat und dem Odo überlässt, und Odo dann anfängt, eben mit dem kleinen Changeling zu arbeiten, dass der sich irgendwie verwandelt und irgendwelche Formen annimmt. Und dann kommt Dr. Mora hinzu, der ja Odo Odos, ja, aufgezogen, quasi. aber auch gepeinigt hat. Ja, und sie haben also ein sehr schwieriges Verhältnis. Und Odo ist hin und her gerissen zwischen, er möchte, dass der Changeling sich weiterentwickelt, was er schneller täte, wenn sie Moras Maßnahmen, Methoden ja. benutzen und er möchte gleichzeitig den nicht so quälen, wie er gequält wurde. Und es kommt aber zu so einem ja auflösenden Moment auch für Mora und Odo, weil sie sozusagen in der Kombination der Maßnahmen, der Methoden es erreichen, dass dieser Changeling sogar das Gesicht von Odo mimikt und sie quasi sich anschauen und Odo ist dann super froh und ist irgendwie, hat auch Mora so ein bisschen verziehen. Ich glaube auch, weil er sieht, dass er ihm sehr viel bedeutet. Ja. Trotz allem. Und dass Mora vielleicht schon auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat. Er hat sich vorher immer in erster Linie als das Versuchskaninchen von Mora gesehen. Und Mora wollte ja auch nie wirklich zugeben, dass sie ihm wirklich geschadet hat. Er wollte ja immer sagen, ja guck mal, ich hab dich dazu gebracht, dich zu entwickeln. Und du hast mir so viel zu verdanken und so. Und das ist halt... Ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass Mora halt so drauf besteht, dass seine Taktiken benutzt werden, weil er Odo auch beweisen möchte, dass das Einzige war, was funktioniert hat. Dass er es nicht gemacht hat, weil er es machen wollte und so. Es ist halt alles ganz, ganz kompliziert. Ja, es ist kompliziert. Es wird auch nicht in dem Sinne sozusagen komplett aufgelöst, dass dann alle so Friede, Freude, Eierkuchen sind, sondern einfach nur, dass Odo auch nochmal eine andere Seite sieht und auch ein bisschen sieht, was er erreicht hat. Aber das ist ja auch gerade das Schöne. Das ist ja auch in dieser Schuldfolge mit der Vergangenheit. Es wird am Ende nie komplett aufgelöst. Es wird halt gesagt, ja, das haben wir alles getan und das war zum Teil schon nicht gut. Und jetzt müssen wir irgendwie damit leben. Ja. Und ich finde das halt einfach sehr schön, dass sie dann nicht immer am Ende sagen, okay, das sind jetzt die Sachen, die wir daraus lernen können. Jetzt vertragen wir uns wieder. Ja. Ja, und dann gibt es irgendwie so einen total schönen Moment, wo er irgendwie dann ein Glas Champagner trinkt und irgendwie bei Quarks und sich auch nochmal bei Quark bedankt und sie so einen Moment haben, weil er sich bedankt, dass er durch ihn dieses Changeling Baby bekommen hat. Und dann kommt irgendwie die Nachricht, oh, das Changeling Baby liegt im Sterben. Und es kommt so einfach so out of the blue und dann hält er es irgendwie in seinen Händen und oh Wunder, das Changeling Baby verschwindet in seinen Händen, also quasi morpht in seinen Körper rein und ist dann zwar nicht mehr da, aber hat ihm die Fähigkeit zurückgegeben, also es hat ihn quasi in einen Changeling wieder verwandelt, ja. Durch Changeling Magic. Ja. Und das ist natürlich toll und ich hatte keinerlei Erinnerung mehr daran, wie Odo wieder zum Changeling wird. Ich wusste nur, er ist doch später wieder ein Changeling. Wie passiert das? Und in dem Moment fand ich das eine richtig gute Lösung. Ich fand es kam total unvorhergesehen und es ist trotzdem irgendwie nicht total so eine Deus Ex Machina Lösung, die so total unglaubwürdig wirkt. Es ist so, okay, keine Ahnung, was da jetzt passiert ist, aber es ist passiert und ich glaube es und es ist irgendwie tröstlich für Odo und trotzdem ist die Folge wahnsinnig traurig, weil also ich finde sie fühlt einfach sehr, sehr komplex und sehr traurig, weil dann am Ende eben auch Kira hat ihr Baby geboren und es ist jetzt bei Miles und Keiko und es ist ja ihr Baby, aber natürlich hat sie eine Verbindung irgendwie aufgebaut und während sie jetzt nicht völlig fertig wirkt, ist sie halt einfach, ja, natürlich ist sie... vermisst sie das Kind irgendwie. Ich finde das aber auch so interessant, auch wieder so hier fernsehhistorisch gesehen, dass mich hat das auch überrascht, als ich nochmal geguckt habe, dass dann in dieser Folge, also ich konnte mich auch nicht mehr erinnern, wie Odo wieder zum Changeling wird. Mhm. Und dann hat es, also in dem Moment, wo es passiert ist, war ich so, ach ja, stimmt. Aber ich habe es bis dahin nicht daran gedacht und ich habe es auch nicht erwartet. Und das ist halt auch wieder das Interessante mit diesem Story-Arc über Staffeln. Spannend, ne? Dass halt bestimmte Sachen, die du heute viel mehr spannen würdest und viel mehr irgendwie in halt einen Spannungsbogen von Anfang bis Ende ziehen würdest, sich dann teilweise einfach in der Mitte der Staffel auflösen, weil, ach ja, jetzt können wir mal. Und halt dann auch die Sache, dass wir ja diese ganze Staffel anfangen mit Odo, Sinnkrise, er ist kein Changeling mehr, dann ist das viele Folgen egal. Und dann, dann wird es plötzlich aufgelöst. Und dann wird es plötzlich aufgelöst. Und das ist halt einfach so, das erwartest du nicht, wenn du es nochmal guckst, weil du mittlerweile andere Erwartungen hast daran, wie solche Plots funktionieren. Mhm. Und das deswegen fand ich es halt auch überraschend, als es dann passiert ist. In dem Moment, ich hätte mich wahrscheinlich früher daran erinnert, wenn ich es realistischer gefunden hätte, dass er jetzt aufhört, ein Solid zu sein. Und dann war ich so, oh ja, stimmt. Mhm. That happened. Ja. Ja, aber so viel zu, ich glaube, mit Odo sind wir jetzt mehr, das ist gut, es gibt noch ein paar Folgen hier, der Datenkristall, wenn du darüber reden möchtest, Folge 17. Wir sollten in Anbetracht der Tatsache, wie viele gute Folgen wir noch nicht erwähnt haben, es ist halt einfach, ich finde es ganz, ganz lustig, weil das war halt im Prinzip auch wieder so dieses, wir nehmen mal irgendwie so Genre, erzählerische Konventionen aus einem anderen Genre und da ist es halt total so ein Spionage-Ding, wo es halt mehrere Plot-Twists gibt. Irgendwie erst ist diese mysteriöse Frau das, dann ist sie das, dann stellt sich raus, nein, sie ist eine Undercover-Agentin, sie weiß es nur nicht. Also alles auch so Spionage-Klassiker im Prinzip. Mhm. Es ist halt im Prinzip, davon abgesehen, dass es so eine ganz lustige Story ist, es ist halt, dass Odo zum ersten Mal wirklich eine Beziehung zu einer Frau hat, auch eine sexuelle, wie wir erahnen können. Und danach ist er dann, hat er dann sein Herz gebrochen. Und naja, gut, na, das ist das. Ja. Wie das so passiert, weil das ist ja auch der Klassiker, dass wir wissen, wenn sich eine Star Trek-Figur in einen Alien verliebt in einer Folge, wird diese Beziehung am Ende der Folge wieder zu Ende sein. Und in irgendeiner Weise wird das Herz von jemand gebrochen werden. Das ist in der Regel der Fall. Oder es stellt sich raus, dass dieses Alien böse war und nur Harry Kims Seele aussaugen wollte oder sowas. Ja, das ist... Das passiert jedenfalls, wenn es Harry Kim ist. Das passiert, wenn es Harry Kim ist. Sorry, ja. Harry. Ja, das war so viel dann erstmal zu Odo. Wir können ja dann eventuell, wenn es halt relevant wird, nochmal. Vielleicht sollten wir, weil wir wollen ja auf jeden Fall noch den Main-Plot weiter besprechen, wofür wir wahrscheinlich noch sehr viel Zeit brauchen werden. Vielleicht sollten wir ganz kurz zu einer Folge springen, die eigentlich mit eines der Highlights und eine der Star Trek-Legenden-Folgen ist, die Folge 6. Die nämlich total aus allem rausfällt, deswegen müssen wir sie halt einfach geil. So. Das hat nichts mit nichts zu tun. Es ist so perfekt. Es ist ein perfektes Fanservice. Es ist die Folge Trials and Tribulations, was ich einen wundervollen Titel finde. Sie ist aber auch bekannt als The Trouble with Tribbles. Ich weiß nicht genau, wann sie umbenannt wurde. Müsste man nochmal recherchieren. Sorry, ich hatte keine Zeit mehr. Aber, in Wikipedia steht sie erstmal als Trials and Tribulations und es ist ja ein Zitat, Trials and Tribulations ist, naja, ist das so ein Sprichwort? Oder ist es aus der Bibel? Oh Gott, gebildet wie nichts. Irrungen und Wirrungen. Naja, jedenfalls Trials and Tribulations ist, in meinen Notizen steht, beste Folge in all caps. Was so in dem Sinne nicht stimmt, weil sie bringt nichts voran. Aber sie gibt uns so viel. Also, erstmal möchte ich sagen, es gibt ja diverse Fanservice-Folgen in diversen Star Trek Staffeln und ich muss sagen, das ist die beste von allen. Ich meine, wenn wir zum Beispiel daran denken, bei Voyager hatten wir diese Folge, wo Tuvok irgendwie krank war und dann Janeway und Tuvok in seiner Erinnerung waren bei Commander Sulu solche Geschichten, was halt auch sehr Fanservice ist. Und am Ende müssen alle so ein bisschen darüber sprechen, so, ach, das waren ja diese Classic Trek Leute, alten Zeiten. Die waren so weird. Diese Helden. Beziehungsweise Mann, die waren so chaotisch und heute würden wir es nicht mehr so machen. Und diese Folge hat sehr wenig davon und das macht es irgendwie besser. Und also und diese Folge ist vor allen Dingen auch so schön gemacht und so perfekt, weil sie ja auch einfach in eine alte TOS-Folge springen, die es tatsächlich gegeben hat. Ja. Und sich dann auch daran anpassen. Und sehr, sehr schön finde ich halt, wie sie diese Folge filmen, dass sie halt dann auch den alten Filter benutzen und alles. Mhm. Ne? Und das merkst du. Ja, also sie sind zum Glück technisch schon auf einem Niveau, das so ist, dass es nicht total uncanny wirkt, dass es glaubwürdig wirkt. Es ist nicht sozusagen so super, wie es heute wäre, wenn sie es heute machen würden, aber es ist gut genug, es funktioniert. Ja, es ist gut genug, es funktioniert. Und sie halt geben sich sehr viel Mühe, also die Kostüme und der Farbfilter, ich finde halt wirklich den Farbfilter so schön, dass sie halt diesen alten TOS ein bisschen mehr Technicolor wirkenden Farbfilter benutzen. Ja, nicht ganz so scharf. Und halt einfach andere Farbtiefen. Und die Beleuchtung. Ja. So die Beleuchtung auf der Station, auf dem Schiff. Die Story ist im Prinzip gar nicht mal so relevant. Es ist halt so ein Propheten. Dingsbums. Sie haben so ein Orb. Genau, Orb heißt das. Ein Orb. Propheten-Dingsbums. Ja, das Time Travel, das Zeitreise oder der das, Orb der Zeit, der wo du Orb dir auch denkst, so puh, dass sie sowas da einfach rumliegen hatten, die Cardassianer, ich weiß ja nicht. Ja, sie haben das an Bord und außerdem einen Passagier. Genau. Einen mysteriösen Passagier, der das dann manipuliert, um in die Vergangenheit zu reisen, um Kirk daran zu hindern, sein jüngeres Ich irgendwie ins Gefängnis zu stecken, indem das ältere Ich von diesem Typ, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, eine Bombe in einen Tribble baut. Genau, eine Bombe in einen Tribble baut, weil gleichzeitig hat diese Station in dieser Folge ein Tribble-Problem und es ist alles. Ja, viel Plot ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist eigentlich nur, sie müssen das verhindern und müssen sich dafür unauffällig unter die Besatzung der Enterprise einerseits und dieser Raumstation andererseits mischen. Und das ist halt einfach nur wundervoll skurril und ich mag auch so gern, das ist auch so lustig, das ist eine der Folgen, die habe ich mir so oft angesehen, damals, als sie zuerst lief und ich hatte damals ja auch die alle auf VHS aufgezeichnet. Und ich weiß noch genau, wie irgendwie sind dann O'Brien und Worf oder Odo sind verwirrt über die Farben der Uniformen. Und dann sagt Sisko, nein. Ist das Bajir? Weil Bajir, ist es Bajir? Ja, Bajir ist so, du hast die falsche Farbe. Und dann ist er so, ja, und dann redet sich Bajir halt auch raus mit, ich bin ein Arzt, kein Historiker. Und halt nochmal diesen Arztspruch. Ja. Aber ja, sie sagen halt irgendwie, und dann erklärt irgendjemand, ich glaube Sisko oder erklärt, Sisko. Security trug das und so und so. Und dann kommt Dax and rein. And women or less. Genau, und dann kommt Dax rein, und das weiß ich noch genau, wie sie das im Deutschen sagt, weil sie hat auch so eine ganz, ganz gute Stimme eigentlich in der deutschen Synchro und sagt so, und Frauen trugen weniger. Und es ist halt einfach so eine schöne augenzwinkernde Art mit dieser doch, ja, im. Und es ist halt auch so schön, dass dieses Kind ihrer Zeit Klamotte irgendwie, genau, die halt. Genau, und dass Dax zu dieser Zeit, nicht Jadzia, aber Dax zu dieser Zeit natürlich schon gelebt hat und dass sie dann das Jadzia Dax auf dieser Raumstation dann den totalen Nostalgie-Trip fährt. Und da sind ja dann auch die Klingonen, die sie kennt, diese drei epischen Klingonen, mit denen Dax rumgehangen hat. Genau, und mit denen Kirk öfter zu tun hatte. Hm. Hier Kor, Koloss und der andere. unsere Star Trek Knowledge. Kor, Koloss und der andere. Ja, und dann ist sie so, oh mein Gott, können wir den bitte sehen? Und Kang. Ja, genau, klar. Kor, Koloss und Kang. Dabei war bei Kang sogar noch der wichtigste von denen. Ich habe ihn einfach vergessen, egal. Und dann hat sie die ganze Zeit diesen Nostalgie-Trip und ist so, oh mein Gott, ich hatte so einen Tricot da früher, ach, dieses Design. Ja, so. Das klassische. Und es ist so schön, weil du als Zuschauer bist natürlich in derselben Position und du möchtest auch, dass Dax ihre Klingonen-Buddies sieht und du denkst auch so, oh mein Gott, diese Tricot da, wie die aussahen, das war so schön. Und das ist halt so toll, aber es wirkt gleichzeitig nicht aufgesetzt, weißt du? Also es wirkt nicht so nach, das ist nur Fanservice, obwohl es nur Fanservice ist. Mhm. Und das macht es so schön. Ja, man kann auch eigentlich über die Folge sonst gar nicht so viel mehr sagen. Sie bringt auch nichts, sie macht auch nichts, sie ist einfach wundervoll. Ja, außer dass sie auch noch so ein schönes Framing hat, weil das ist ja auch so ein wiederkehrendes, also wir wissen ja, Zeitreisen sind so ein wiederkehrendes Ding bei Star Trek und versprechen eigentlich immer entweder total absurd und unglaubwürdig und gleichzeitig irgendwie lustig zu sein. absurd und unglaubwürdig im Sinne von Time-Paradoxe, die irgendwie nie aufgehen. Und die Rahmenhandlung ist im Prinzip, dass Cisco, also es fängt damit an, dass Cisco auf der Station zwei von diesen quasi Beamten, die dafür zuständig sind, solche Temporal Investigations. Genau, die so unautorisierte Zeitreisen investigieren. Von denen einer der Pfarrer aus Gilmore Girls ist. Okay, das hatte ich jetzt. Wer ist denn der Pfarrer aus? Der Pfarrer aus Gilmore Girls? Ja, in Gilmore Girls gibt es diesen Pfarrer, weil sie haben ja diese kleine Kirche und dann gibt es diesen Pfarrer und der Pfarrer ist der eine Typ von Temporal Investigations. Wenn du das sagst. Alle Serien der 90er. Ja. Und das Beste von heute. Ja, jedenfalls. Und die sind so, ich glaube, das ist nicht das einzige Mal, dass diese Beamten auftreten und die haben halt immer so was ganz Steifes und nicht Humorvolles und ich glaube, er macht auch so einen dummen Scherz und sie sagen so, ah ja, den haben wir ja noch nie gehört, weil sie natürlich solche blöden Scherze dauernd hören. Dex macht erstmal, also sie kommen rein und Dex ist halt erstmal so, I guess you guys from Temple Investigations are always on time. Und die nur so, Und dann sagt Cisco noch auch noch irgendwas, was man als Witz interpretieren könnte. Und sie sind so, soll das ein Witz sein? Und er so, nein. Und dann sind sie, gut, wir mögen keine Witze. Ja, also ich finde, die sind einfach schon so als Framing irgendwie sehr, sehr lustig. Und sie nehmen es halt auch so auf die Schippe, dieses Ganze, wie diese Paradoxen funktionieren. Weil dann fragen sie ihn auch zuerst so, ja, wart ihr in einem Loop? Glaubt ihr, ihr musstet in die Zeit zurückgehen, weil ihr immer in die Zeit zurück, weil because you were meant to go back in time und so. Und dann ist... Und dann ist Cisco so, no. Und dann ist er so, oh good, we hate those. Und es ist halt dann einfach so. Es ist eine sehr. Es kennt sich selbst, es versteht sich selbst. Ja, es ist selbstironisch und es nimmt irgendwie auch dieses Star Trek Zeitreise-Ding so schön auf die Schippe. Zumal er dann halt am Ende sagt, wir haben nichts, es ist nichts wir haben nichts verändert und alles ist gut und niemand hat was gemerkt und keine Folgen in irgendeiner Weise. Und dann sieht man dieses wundervolle und dann gehen sie wieder und dann sieht man dieses wundervolle letzte Bild, so ein Zoom-out auf man. Zoom-out auf einem Tribble und dann zoomt es so langsam raus und dann sieht man, dass dieser Tribble bei Quark auf dem Kopf sitzt und es ist wundervoll, was er für einen Gesichtsausdruck macht und es zoomt dann raus und dann sieht man so, dass Quarks Bar voll ist mit Tribbeln und es ist halt einfach wunderschön. Und da frage ich mich ja, wie haben sie diese Tribble wieder darunter bekommen? Aber naja, das ist eine, ja. Zeitreisen sehr gut. Ich liebe Zeitreisen. Ich glaube, also meine drei Lieblings-Story-Strukturen in Star Trek sind erstens Spiegeluniversum. Spiegeluniversum is amazing. Shut up, you don't know it. Zweitens Zeitreisen. Yes, please. Zeitreisen, amazing. Und das dritte ist natürlich O'Brien muss leiden, weil O'Brien muss leiden. Ja, es ist auch faszinierend, dass wir wieder wir haben keine Spiegeluniversumsfolge. Ja, nicht in der fünften Staffel, aber wir haben zwei O'Brien muss leiden Folgen. Und die erste, es ist sein Geburtstag. An der ersten ist es sein Geburtstag. Er muss leiden und es ist sein Geburtstag. Und es ist so perfekt. Es ist so, ja, natürlich tut ihr ihm das an. Ja. Ich finde, die ist an sich, ich finde sie insofern ganz interessant, weil sie Keiko O'Brien oder beziehungsweise ihrer Schauspielerin mal so ein bisschen die Gelegenheit gibt, ein bisschen rumzuschauspielern, weil Keiko O'Brien ist besessen von so einem bajoranischen Feuerphantom. Ja, quasi einem bösen Propheten. Ja, und also so wie die Wurmloch-Aliens, aber in böse. Und es ist ja quasi wie Satan, also ein Wurmloch-Alien, das aus dem Tempel geschmissen wurde. Stimmt. Deswegen auch Feuer, weil, naja, halt so. Ja. Ja. lässt dann halt O'Brien leiden? Nein, also weil sie ihm immer androht, dass sie Keiko töten würde, Keiko töten würde, wenn O'Brien nicht alle Dinge tut, die das Phantom ihm aufträgt. Und er versteht nicht so ganz, worauf das hinauslaufen soll. Er muss alle möglichen technischen Anpassungen machen. Hat ja auch gar keine Zeit, wirklich darüber nachzudenken. Ja, und muss es geheim halten, versucht dann Rom da irgendwie mit reinzuziehen, ohne ihm zu sagen, was los ist. Schafft es dann sogar, dass Rom deswegen verhaftet wird. Aber Rom ist, und ich muss sagen, Rom, wie spricht man ihn richtig aus? Naja, aber Rom ist, und das ist auch ganz lustig, weil er hat deutlich mehr in der Staffel zu tun, und er tritt doch relativ oft auf, wenn auch in so Ja. kleineren Rollen. Er hat nie irgendwie jetzt so richtig die Hauptrolle, logischerweise. Dazu ist er ja zu wenig im Main-Kader. Aber es gibt immer wieder so Momente, wo man merkt, er ist einerseits irgendwie schon naiv. Er glaubt Leuten immer erstmal. Er ist nicht so misstrauisch, weil da sagt dann auch, O'Brien sagt ihm irgendwie, den er halt sehr verehrt, ja, hier geheim und es darf niemand wissen und ich bin irgendwie von Star Trek hier, Star Trek, oh Gott, von der Föderation irgendwie und du darfst es niemandem sagen. Und dann ist er auch wahnsinnig loyal, aber er ist gleichzeitig auch sehr, sehr klug. Und er erkennt als erstes, was dieses böse Phantom vorhat, nämlich das Wurmloch zu zerstören, Die sprich Wurmloch-Aliens zu töten, ja, nicht das die Wurmloch stimmt, zu stören. die Wurmloch-Alien, aber es würde auch das, ach, ich weiß es nicht Ja. so genau, auf jeden Fall. Ich meine, dieses Ding, dass irgendeine Figur von einem Phantom oder einem Alien oder irgendwas besessen wird, ist halt auch so ein absolutes Star Trek Staple. Also das ist auch hat man irgendwie schon Es 100-mal gibt Quote gesehen. dafür. Es muss mindestens so und so viele Leute müssen besessen sein. Ja. Und deswegen müssen wir auch nicht weiter viel über die Folge Aber es ist sehr reden. gut gemacht. Es ist Also sehr es gut ist gemacht. eine sehr gute, eine sehr unterhaltsame Folge. Sie ist auch spannend. Und du nimmst es O'Brien auch, natürlich, das Leiden nimmt man O'Brien ab. Darin ist er Er sehr ist ja gut. Das geübt, ja. ist Er er ist ja auch geschult schon. an seinem Geburtstag. Er muss vor allen Dingen auch noch so eine Geburtstagsparty mitmachen, damit Ja, niemand genau. Verdacht schöpft. Und es ist so. Und alle so, hey, entspann dich doch mal, sei doch mal lustig. Und ich denke mir so, es hat auch niemand Verdacht geschöpft. Und ich denke mir so, dass die halt alle schon denken, weil O'Brien ständig leiden muss und ständig traumatisiert wird, dass sie dann wahrscheinlich denken, ah, I guess he just snapped, you know. Irgendwann musste das passieren. Ja. Und Und ja, schön. und aber nur dank Rom ist er dann irgendwie, kommt er drauf, wie er das Alien dann aufhält Austricksen und kann und so, austricksen kann. ja. Ja. Ja, Roms Entwicklung durch die ganze Staffel ist auch wundervoll, weil er ist ja jetzt in Engineering. Er hat ja aufgehört, für Quark zu arbeiten, und dann versucht er sich halt die ganze Zeit so anzupassen. Und es ist halt unfassbar niedlich, weil er dann auch da sitzt in dieser Folge und er darf zum ersten Mal in die Morning In die Shift, Dayshift, in die ja, in die Day Shift, und ist dann so, Tagesschicht. hey, was trinken wir denn bei der Tagesschicht und alles und so. Trink, was du willst, Mann. Und ist er so, ja, was trinkt ihr denn? Ja, Ractagino. Und ist er so, okay, ein Ractagino bitte. Und versucht er sich so dieses Ja. Kameraderie-Ding zu machen, und schafft es halt nie so ganz, weil er halt einfach awkward und weird ist. Und Ja. es ist halt, aber er verliert nie diesen Enthusiasmus. Und dann isst er halt Ja. immer das Frühstück, was die Leute essen, mit denen er arbeitet, und Ja. versucht dann und fängt an, Rootbier zu trinken, was natürlich Quark ganz schlimm Kurt findet. ganz schlimm findet. Ja, ich mag auch, Und dass er da ja. irgendwie immer so, also ich meine, es gab ja schon so eine tolle Folge in der letzten Staffel, wo Nog eben erklärt, warum er zur Föderation geht, weil er sieht, dass er und sein Vater einfach nach Ferengi-Standards keine guten Ferengi sind, aber und dass er nicht so quasi so rumkrebsen möchte, wie sein Vater es lange getan hat, sondern einfach dann sucht er sein Glück woanders, wo seine Talente irgendwie besser geschätzt werden als in der Ferengi-Welt. Und ich meine, die Ferengis sind problematisch auf eine Weise, aber da müssen wir jetzt nicht noch weiter Das haben tiefer, wir genug das gemacht. haben wir schon genug Ihr besprochen, kennt unsere aber Meinung. ich finde das einfach ganz irre bei den beiden Figuren, die auch beide irgendwie sehr nette Momente in der ganzen fünften Staffel haben. Ja, dass sie man immer mal wieder zwar dieses Hin und Her, diesen Struggle, wir sind als Ferengis aufgewachsen und haben diese Traditionen irgendwie trotzdem auch irgendwie verinnerlicht. Und gleichzeitig emanzipieren wir uns davon und gehen einfach unseren eigenen Weg und machen das gut. Und Rom ist halt einfach, das ist auch ganz toll. Rom ist eine alleinerziehende Vaterfigur. Und was für ein liebevoller Vater er auch ist und überhaupt, was er sozusagen für viele gute Eigenschaften mitbringt. Und ich finde das dann auch irgendwie total süß, dass du hast ja oft diesen, der Nerd kriegt das hotte Girl, und man fragt sich so, warum genau? Aber hier fragt man sich das nicht, weil er heiratet nun am Ende Lita, und sie ist ja nun irgendwie das schicke Dabo-Girl und sieht gut aus und so, und Aber ich finde es glaubhaft insofern, weil er ist einfach ein sehr, sehr netter Mann, der sich toll um seinen Sohn kümmert, der loyal ist, der sehr intelligent ist, wenn auch naiv. Ja, er ist einfach ein sehr freundlicher Mensch, ja. Ein sehr freundlicher Entschuldigung. Das ist ja schwierig sehr, mit diesen Alien, diesen Sci-Fi-Podcast. Person. Eine sehr freundliche Person. Ja, und ja, ich er ist der nette Nerd. Und gleichzeitig ist er halt, dann hat er auch immer wieder mal so Ferengi-Sachen, aber nicht so furchtbar nervig. Also zum Beispiel, dass er halt so ein paar Struggles hat mit Lita und der Beziehung, dass er dann halt versucht, ja, wie sind denn jetzt, also wie haben wir denn jetzt zusammen eine Beziehung, wenn ich halt Ferengi und so müsste ich sein. Und dass sie das dann negotiaten müssen und dass sie ihm dann halt auch erklären muss, halt, du musst nicht alles machen, wie die Ferengi machen. Du kannst es auch anders machen. Ja. Und dass er dann halt so sehr darin aufgeht, auch dass er sich halt quasi von der Ferengi-Tradition abwendet. Und ja, ich mag, und gleichzeitig verliert er halt nie das, was ihn zu Rom macht. Mhm. Und ist halt die ganze Zeit weiter awkward und unsicher und so, aber gleichzeitig immer so zuversichtlich. Ich mag es so in dieser Folge, wo er dann anfängt, O'Brien zu helfen. Und zwar, weil O'Brien merkt, dass er ganz, ganz schnell ist. Und dann ist er halt auch so, ja, das passiert, wenn man nicht redet mit irgendeinem. Weil niemand mit dir reden möchte. Aber das ist ja nicht schlimm. Und dann versucht er halt die ganze Zeit irgendwie auf diese positive Tour zu sehen. Ja. Und es ist schön. Es ist einfach ein schöner Charakter. Und was sie machen ist schön mit ihm. Und auch, dass sie ihm manchmal so geniale Einfälle geben. Mhm. Und Erkenntnisse geben, ist auch nicht out of character in dem Sinne. Ja. Weil du weißt, also niemand weiß, wie klug Rom ist. Also du wirst es auch nie ganz wissen, weil halt so viel von seinem äußeren Auftreten verdeckt ist. Und das heißt nicht, dass er ist halt nicht sozial klug, wie du gesagt hast, der ist unfassbar naiv, aber er hat halt bestimmte Talente und du wirst halt nie wissen, wie weit sie gehen, weil er auch nicht damit angibt und auch versucht zu performen. Aber ich finde das ganz interessant, weil das geht ja im Prinzip schon so ein bisschen in dieses Klischee des zwar genialen, aber sozial total unerfahrenen Nerds, ja? Ja. Oder das irgendwie naiven, sozial ungeschickten Nerds. Rom ist die zweitnerdigste Person auf dieser Station. Aber was das Tolle daran ist, dass er überhaupt nicht diese negativen Seiten hat, die diese Nerdfigur oft hatte in der Popkultur, weil er eben, er ist optimistisch. Und er hat halt nicht dieses Performance-Ding. Er möchte nicht performen. Er möchte nicht zeigen, wie klug er wirklich ist. Ja. Na, also er hat nicht dieses Cinderella-Ding. Er ist bescheiden. Er ist sehr bescheiden. Die klassische Nerd-Geschichte ist ja auch eigentlich immer eine Cinderella-Geschichte. Du hast diesen Nerd, er wird nicht beachtet. Und es geht darum, dass der Nerd es schafft, zu beweisen, wie toll und wie großartig er ist. Und dann wird er beachtet und er kriegt den Prinzen im Prinzip. Also in dem Fall eine Prinzessin. Das ist halt im Prinzip eine Cinderella-Geschichte, die klassische Nerd-Geschichte. Und ich war jetzt gerade wegen des Prinzen sehr, dachte, was kennst du für Nerd-Geschichten? Das ist ja so progressiv. du meintest Cinderella. Es hat dasselbe System. Es ist halt immer so, hässliches Entlein wird übersehen und muss dann zeigen, wie großartig er wirklich ist. Aber er bleibt eigentlich die ganze Zeit er selbst. Genau. Ja. Weil er es nicht nötig hat. Weil er es nicht nötig hat, irgendwie zu zeigen, wie großartig er ist. Weil er ist. Und das ist schön. Ja. Gut, er muss natürlich, um Lita überhaupt erstmal zu bekommen, muss er ja auch so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen, was schwer genug ist. Aber er schafft's. Das sind eigentlich dann so mehr oder weniger alle Liebschaften. Da gibt es noch wichtige Liebschaften. Naja, es gibt noch die doofe Ferengi Love Songs. Nein. Ja, okay, wir wollen nicht über Ferengi Love Songs sprechen. Habe ich schon gesehen. Gut. Ja, es gibt halt nicht, also es ist halt wieder Ferengi-Kram, Zack und Zack, the Grand Nagus, hat eine Affäre mit Quarks Mutter und Iris regt sich da immer total auf, weil, und das stimmt, Quarks Mutter irgendwie immer nur dafür ihre ganze Emanzipation wird immer nur dafür hergehalten, zu zeigen, wie blöd die Ferengi sind. Und ja, um die Ferengi vorzuführen, um Quark vorzuführen und um Zack, also um die ganze Ferengi-Welt Es ist so ein bisschen Selbstzweck und und es ist nicht um ihrer selbst willen. Also es macht sie nicht zu einer interessanten Person. Sie ist halt nur der MacGuffin, der dafür sorgt, dass die Ferengi alle so ein bisschen schockiert sein dürfen. Ja. Was das einzig Gute an Ferengi Love Songs ist, finde ich, eben der, ich mag tatsächlich Zack, also den Grand Nagus Zack, weil der Schauspieler auch so großartig ist. Ich hatte das so ich hatte die Stimme gehört und dachte, Moment mal, das ist doch, na, ich wusste den Namen nicht, aber ich habe ihn nachgeschaut, Wallace Shawn. Schaut ihn nach, ihr kennt den mit Sicherheit aus ganz vielen Sachen, das ist einer von diesen Schauspielern, der so in ganz vielen Sachen drin ist und zum Beispiel... Character Actress Margot Martindale. Exakt, exakt. Zum Beispiel in The Princess Bride ist er sehr prominent und aber auch noch, ist ja auch immer noch aktiv und es gibt eine YouTube-Serie, die heißt No Small Parts, also keine kleinen Rollen sozusagen, wo es immer wieder um solche Schauspieler geht und da gibt es auch eine über ihn, falls ihr interessiert seid. Aber das nur am Rande. Ich finde ihn einfach super, ich mag ihn total gern. Und es war so, dass ich das so geguckt habe, dachte so, Moment mal, diese Stimme kenne ich doch. Naja, aber gut, lass uns nicht weiter über diese blöde Folge reden. Kommen wir stattdessen mal wieder sondern wir gehen jetzt zum Hauptplot, genau. Yay. Jetzt wird's mal ernst hier. Wir reden wir jetzt machen das über quasi genauso wie die Serie selber, weißt du, du fängst an und denkst so Plot, Plot, Plot und dann kommt erstmal ganz viel bla bla bla und der macht das und der macht dieses und dann nach einer Stunde so, ach ja. Genau, reden wir doch mal über Folge 14 und 15. Das ist so schön, die sind wirklich so gut, die beiden Folgen und es ist wirklich, dass man die ganze Zeit wartet und dann auf einmal, bam. Es delivert dann halt auch, weil du denkst ja so, was ist eigentlich mit dem Plot passiert? Ja. Und dann ist es halt so, Überraschung, ich bin hier und ich bin super gut. Ja, ja, ja, die Folgen, ist eine Doppelfolge, also ich meine, die schließen aneinander an. In Purgatory's Shadow und By Inferno's Light. Wie sind die auf Deutsch? Ja, quasi genauso. Die Schatten der Hölle im Lichte des Infernos. Sehr schön. Es sind im Prinzip alle sozusagen, also es sind alle involviert, aber sozusagen die wesentlichen Charaktere, zumindest in Purgatory's Shadow, sind Worf, Garak, sind erstmal Worf und Garak, die zusammen aufbrechen, um einem Distress Call zu folgen, der abgesetzt wurde von Tane, einem, ja, quasi, wie Garak sagt, ehemaligen Vorgesetzten oder Mentor von ihm. Der kam halt auch schon ein paar Mal vor. Ja. Und sein letzter Verbleib war, als Garak und Odo zusammen mit dem Obsidian Order und dem Romulanischen Order, was auch immer, wie die sich nochmal nannten, in den Gamma-Quadranten gezogen sind, um alle Changelings umzubringen. Und am Ende stellt sich das halt als eine große Falle heraus und sowohl der Obsidian Order als auch der Romulanische Geheimorden wurden zerstört und Odo und Garak konnten nur entkommen, weil Changelings sich ja gegenseitig nicht umbringen. Mhm. Hätte Odo vielleicht besser aufpassen sollen. Und das heißt, eigentlich waren alle davon ausgegangen, dass die alle tot sind. Ja, und jetzt gibt es also da diesen Hinweis, dass Tane und vielleicht noch andere noch am Leben sind. Und Worf und Garak brechen also in einem Shuttle auf, um diesen Call zu finden und sind die ganze Zeit so ein bisschen buddymäßig sich am Streiten und nicht verstehen, wie man sich denken kann. Es ist ja, dann auch weil schon ist ja dieser Konflikt zwischen Worf sehr ehrenhaft und er findet es sehr wichtig, ehrlich und direkt und so weiter zu sein und Garak, der Edgelord, der halt es witzig findet, über alles zu lügen und Blödsinn zu erzählen. Ja. Und dann ist es auch so, dass Worf dann irgendwann sagt, nein, der Call kommt irgendwie ganz tief aus Dominion Territory, wir müssen jetzt zurück, das geht nicht, das ist zu gefährlich. Und dann überredet ihn Garak noch, in einen Nebel zu fliegen, weil sie da verborgen wären vor den Jem'Hadar, um irgendwie da durchzufliegen. Und sie fliegen da rein und tada, da ist eine riesige Flotte Jem'Hadar um sie rum. Und sie wissen schon, sie können nicht entkommen, also es gibt keine Chance. Aber Worf sendet noch eine letzte Nachricht an die Station, um zu sagen, die Dominion Invasion Fleet ist hier, sie kommt. Ja. Und dann werden sie gefangen genommen und kommen in eine Gefangenenstation. Und da erwarten uns dann irgendwie zwei Überraschungen. Zum einen ist da Martok, wo wir uns ja schon gefragt haben, wo ist eigentlich Martok? Hier. Der echte Martok. Der echte Martok wird hier gefangen gehalten und, oh Wunder, Dr. Bashir. Ich habe so viele Meinungen dazu, ich muss mal kurz ausführen. Ja, in dem Moment, wo Bashir in dieser Station enttarnt wird, beziehungsweise wo wir dann als Zuschauer wissen, dass der Bashir auf Deep Space Nine nicht der echte Bashir ist, fängt er an, unfassbar schief, die in die Kamera zu gucken. Vorher völlig normal, benimmt sich ganz normal und sobald wir wissen, oh, es ist aber der Changeling, gibt es halt immer so Close-ups auf sein Gesicht, wo er so ist, ich bin ganz schief, die. Und die Sache ist die, der alte Begier. Vielleicht sollten wir doch das nächste Mal als YouTube-Video machen, damit die Leute auch sehen, wie schön du hier Shifty Eyes Begier nachmachst. Der alte Begier trägt, also der echte Begier trägt die alte Starfleet-Uniform, während alle anderen neue Uniformen haben. Und ich habe geguckt, wann die letzte Folge war, als es die alten Uniformen noch gab. Und das war der Aufstieg, die Ascent, wo Odo und Quark auf einem Planeten abstürzen. Mhm. Und dann kommt nämlich ganz am Ende der Folge Bajir und behandelt sie und hat dann noch die alte Uniform an. Ab Folge 10, auf Deutsch Heilige Visionen, haben sie die neue Uniform. Das heißt, der Changeling Bajir war auf der Station mindestens Folge 10, 11, 12 und 13. Und es hat sich in keinster Form irgendwie auffällig verhalten, war ganz normal, ja, ich bin Begier. Und in dem Moment, wo wir den echten Begier sehen, macht er plötzlich ganz komische Gesichtsausdrücke und ist so, oh, ich bin ganz shifty, ich bin böse. Und das ist halt so eine verschenkter Moment, wo du halt weißt, ja, es sind halt viele Einzelfolgen gewesen und sie konnten nicht in jede Folge nochmal reinschreiben, dass er in Wirklichkeit nicht der echte, also ne, heute würdest du das so machen, dass du dann einfach schon anfangen würdest, ganz, ganz, ganz low-level Hints zu droppen, dass Leute, die wirklich aufpassen, dann merken können, okay, ja, stimmt, es hat etwas nicht gestimmt an diesem Charakter und dann diesen Vindication-Moment haben, wo sie sind, ah, yes, ich wusste doch, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber das haben sie natürlich nicht gemacht, weil sie es nicht machen können, weil viele der Folgen natürlich von anderen Autoren geschrieben werden und dann einfach eingereicht werden und dann baut man hier und da halt noch so ein paar Szenen ein, aber da haben sie einfach, das haben sie nicht gemacht. Und dadurch ist halt Begier in Heilige Visionen taucht er auch ganz viel auf, weil er ja Sisko behandeln muss, der diese aforementioned heiligen Visionen hat. Und verhält sich halt nicht verdächtig. Und klar kannst du, wenn du jetzt ganz, ganz loregerecht sein möchtest, sagen können, okay, ja gut, er hätte in dieser Folge auch ein Changeling sein können, das hätte nichts geändert und so weiter und so fort. Aber dann einfach dieser Schnitt von vorher unverdächtig und dann, sobald die Zuschauer ihn gesehen haben, halt ganz viele, ich bin in Wirklichkeit böse, Gesichtsausdrücke, Grimassen schneiden und Zooms und alles. Und das finde ich halt so schade, dass sie das dann, also entweder hätten sie es einfach weiterlaufen lassen. Es wirkt auch so ein bisschen so, als hätten sie in dem Moment, also sowas wirkt dann immer so wie, wir haben uns das gerade erst in der letzten Folge überlegt, dass es so weitergeht, was sicher nicht der Fall ist, ja. Sondern als wäre das so ein spontaner Einfall, ach ja, und eigentlich ist Bajir jetzt ein Changeling, das merkt niemand, ist ja egal, ja. Also ja, vor allem auch das ist so nicht passiert, das ist sicher alles vorher geplant gewesen, aber ja, ich muss zugeben, es ist mir nicht so krass aufgefallen wie dir. Ich bin halt so ein Uniformsnerd. Ich bin dann. Ja, das finde ich total lustig. Ich habe mich in dem Moment gefragt, wie lang soll das jetzt gewesen sein, dass dieser Changeling Begier auf der Station ist? Aber der sagt dann nur so, ja, das war vor einem Monat, als ich auf dieser Konferenz war und dann fand ich mich hier wieder so. Und dann denkt man sich so, das kann sein, dass es irgendwie zwischen der letzten Folge und dieser hier ist oder vor. Ja, man weiß ja nie genau, wie viel Zeit. Man weiß nie genau, wie viel Zeit vergangen ist und deswegen war es mir dann so ein bisschen egal. Aber du hast das natürlich astrein ermittelt und dann wirkt es schon ein bisschen merkwürdig, ja. Ja, gut, das ist halt aber einfach so, was würde man heute? Das ist halt auch so, ja, das ist einfach, das würde man heute nicht mehr machen und das merkt man dann und dann ist man direkt so, schade, verpasste Gelegenheit. Ja. Was ich an der Folge und auch an der danach irgendwie sehr mag, ist, dass es halt immer wieder diese Surprise-Momente gibt. Und das ist halt das Ding. Star Trek kann dich ja immer nur bis zu einem gewissen Punkt überraschen. Das haben wir auch schon öfter besprochen. Es wird keiner der Hauptcharaktere wird niemand sterben zum Beispiel. Es wird am Ende wieder irgendwie zu einem Zustand zurückkehren, ja, wo wir anknüpfen können, ohne dass sich dramatisch etwas ändert. Das macht DS9 ja. Außer halt in den sehr, sehr seltenen Fällen, wo jemand die Serie verlässt, zum Beispiel Kes oder. Ja, klar. Das stimmt. Ja, also es gibt so Ausnahmen, aber dann ist es irgendwie, auch nochmal spezieller sozusagen. Ja. Oder sie müssen sich halt solche Sachen ausdenken wie die doppelte Voyager und eine Besatzung opfert sich dann oder keine Ahnung. Aber was sie halt irgendwie eben machen können, sind diese Figur taucht wieder auf, weil es war halt mit Martok keine Hauptfigur, aber eine, die trotzdem irgendwie wichtig ist. Und die, ich muss sagen, ich habe Martok so ins Herz geschlossen in dieser Staffel. Also Martok ist so großartig und ich bin sehr froh, dass er dann irgendwie jetzt ein bisschen mehr involviert ist. Ich mag auch Martoks Freundschaft mit Worf, weil Martok kein Nerd ist und dann hat er halt diesen Nerd-Klingonen als Freund. Ja, Martok ist halt, einer von den coolen Kids. Ja, und versucht ihn halt so ein bisschen einzubinden und bist so, ja, du kannst in meinem Haus sein, komm schon. Und stell dich nicht so an. Und ja, ach, super. Schön. Ja, und also Martok taucht wieder auf, dann haben wir den Begir is a Changeling, hier ist der gute Begir, und dann haben wir noch eine Enthüllung, und zwar, dass Tane nicht nur der Mentor und Spymaster von Garak war, sondern auch sein Vater, und Garak ist eben ein unehelicher Sohn von ihm und wurde nie anerkannt, und dann versteht man auch, also es ist auf einmal, das ist so, das passt irgendwie total gut zu Garak. Und das ergibt halt so einen Sinn, wenn er einfach einen Vaterkomplex hat, ja. weil er sich gegenüber Tane halt uncharakteristisch verhält, im Vergleich zu, wie er sich gegenüber allen anderen Figuren verhält. Und das hat er auch schon immer gemacht. Und das ist halt eine Sache, wo im Gegensatz zu diesem Bajir-Changeling-Ding du das Gefühl hast, das hat Historizität. Jetzt macht alles Sinn, ja, ja, total. Und und das mochte ich super, super gerne an der Folge. Und es hört dann eben auch damit auf, dass Tane liegt schon im Sterben und stirbt dann auch, aber vor seinem Tod gibt es noch einen Moment wo die beiden zusammenfinden und er eben Garak auch als seinen Sohn anerkennt und was halt für Garak dann nochmal irgendwie sehr wichtig ist und das finde ich auch irgendwie sehr schön gelöst und wie genau jetzt in Purgatory's Shadow exakt ausgeht, weiß ich nicht genau, weil diese beiden Folgen für mich irgendwie so... Sie sind eine Einheit. Deswegen können wir direkt weitermachen mit Inferno's Light. Es gibt dann eben die Station, bereitet sich darauf vor, dass diese Invasionsflotte kommt und der Einzige, der quasi da ist, um ihnen zu helfen, weil alle sind noch zu weit weg irgendwie, ist unser alter Freund Gul Dukat mit seinem gestohlenen Bird of Prey. Und dann fliegt auf einmal also die Dominion Fleet-Flotte durch das Wurmloch und greift nicht die Station an, sondern macht sich auf den Weg nach Cardassia und die sind so, oh nein, die wollen Cardassia angreifen. Und Gul Dukat fliegt hinterher und Kira ist so, wow, er opfert sich hier für uns und bekämpft die, aber nein, er dreht bei und vereint sich mit der Flotte und sagt, ach ja, übrigens, ich habe seit Monaten mit dem Dominion irgendwie das hier geplant. Wir werden jetzt Cardassia wieder stark machen und ich bin der neue Chef. So. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich es noch in Erinnerung hatte. Ich wusste, dass später die Cardassianer und das Dominion zusammenarbeiten. Ja. Aber ich wusste nicht mehr genau, wie das passiert. Und ich war in dem Moment auch wieder angenehm überrascht und fand es einfach, ja, das ist einfach gutes Storytelling. Diese zwei Folgen machen irgendwie irre Spaß. Und es ist und man hat irgendwie so dieses, Gul Dukat is back. So. Ja. Ja, und es macht aus Gul Dukats Perspektive ja auch super Sinn, weil seine Heimatwelt, die Klingonen sitzen da immer noch drauf und wollen das nicht abgeben. Und dann kann er halt den Supercoup ausführen und halt allen einen reinwirken und hat sich damit selber auch an die Spitze katapultiert. Ja. Das heißt, er hat halt was davon. Und und er ist ein Opportunist und er möchte sich selber auch gerne irgendwie einen guten Zweck beireden, weil dann kann er sagen, er befreit Cardassia. Ja, ja. Während er sich halt selber an die Macht setzt und das ist halt einfach Classic Gul Dukat. Es passt so zu ihm. Man ist überrascht, weil man weiß nie, was er, also man ist eigentlich bei Gul Dukat immer überrascht. Weil ja, man aber weiß, gleichzeitig denkt man, das macht total viel Sinn. Ja, genau. Ja. Genau. Was halt schön ist, weil es ist halt nicht so ein, man biegt es hin, nur um den Schockmoment zu erzeugen, sondern es ist alles in sich sehr stimmig. Ja. Und dann gibt's irgendwie eben zwei Parallelplots. Wir haben einmal das, was um die Station passiert, wo irgendwie dann Dann, es passiert wahnsinnig viel. Es wird Frieden mit Gauron geschlossen, der irgendwie die Kitomer Accords wieder in Kraft setzen will. Dann kommen die Romulaner zu Hilfe, weil nämlich die Station irgendwie angegriffen wird von einer Dominion-Flotte. Und dann stellt sich am Ende raus, es ist alles nur ein Ablenkungsmanöver. Es gibt überhaupt keine Dominion-Flotte, die auf die Station zufliegt, sondern der Changeling Bajir will eine Bombe in die Sonne fliegen, um eine Supernova heraufzubeschwören. Und das kann dann im letzten Moment verhindert werden. Das ist dieser Plot, der auch wirklich, also wo man so denkt, das ist eine Folge. Das passiert, so viel passiert sonst in drei Folgen nicht. Und gleichzeitig gibt es die Handlung auf der Gefangenenstation, wo wir außerdem erfahren, dass Garak Klaustrophobie hat. Aber das finde ich ja sehr schön gemacht, weil Garak muss dann nämlich in so einen kleinen Closed Space kriechen, um da die Station zu sabotieren. Und hat dabei halt eigentlich konstant Panikattacken. Und dann geht's halt darum, und Bajir muss ihm dann halt so ein bisschen beistehen, dass halt wieder diese Freundschaft zwischen Garak und Bajir, dass es dann halt auch darum geht, wie weit können wir Garak pushen, dass er das macht, bevor er zusammenbricht und ja, und wie können wir das hinkriegen? Und aber gleichzeitig wird dabei dann aufgegriffen, dass er und Worf sich ja die ganze Zeit so null verstanden haben. Worf muss nun aber irgendwie so Schaukampf gegen die Jem'Hadar, ist dann so zur Belustigung gegen die Jem'Hadar kämpfen. Und obwohl er hält lange durch, aber ist schon ganz schön mitgenommen. Und Martok und Bajir sagen, wenn du weitermachst, dann wirst du sterben. Und er macht dann aber weiter. Und davon fühlt sich Garak auch eben, also er meint, der ist so mutig, ja, weil er damit die hinhält, damit wir Zeit haben, hier unseren Fluchtplan umzusetzen. Und er opfert sich so sehr, also kann ich das jetzt auch. Und ich meine, das ist immer so eine zweistellige Sache, auch so dieses, naja, jetzt kann ich nicht hier so mein Gesicht verlieren, weil ich klaustrophobisch bin. Und hält es dann dadurch eben auch durch. Und Aber es ist halt nicht so, es hat halt nicht diesen Voyager Banana Pancakes Moment, wo du so bist, jetzt habe ich mich überwunden, sondern nein, er leidet halt weiter. Nein, er leidet sehr. Und was ich sehr gut finde, dass es halt nicht dadurch weggeht, dass er überzeugt ist, das machen zu müssen, sondern dass er halt, na, also du kannst, es ist nicht eine Willenskraftfrage. Du kannst dir Klaustrophobie nicht einfach wegdenken. Ja. Sondern er leidet halt immer noch und ihm geht es schlecht und er hat konstant Panikattacken. Und das finde ich halt so schön, dass sie das dann noch glaubwürdig machen. Ja. Dann, ich finde diesen Plot super. Also ich finde es halt auch super. Ich finde auch dieses Zweigeteilte total geil, dass er dann da, dass sie dann da diese technischen Sachen machen, während Worf die Jem'Hadar hinhält. Ich finde es aber von der Bildsprache so ein bisschen fragwürdig, weil wir kommen halt auf diese Station und Martok, der von einem weißen Schauspieler gespielt wird, was halt relevant ist, ist halt noch so ein bisschen in diesem Kampf drin und wird dann halt gerade so ein bisschen. Naja, er war vorher der Schauklampf-Klingone, ja, aber er war halt vorher fertig. Der Schauklampf-Klingone. aber man sieht ihn nicht mehr wirklich viel battlen. Ne? Also wir kommen halt so zum Ende seines Battles. Und dann übernimmt Worf diese Sache und diese ganze Folge, also seine Hauptaufgabe von Worf, von Michael Dorn, ist in dieser Folge den Kämpfer zu geben. Und halt auch gerade dieses Gladiatoren-Ding, so ein bisschen dieses Barbarenkampf-Geschichte, die er dann da macht. Während die anderen das Problem lösen und die technischen Sachen machen und sie von der Station halten. Und es wird in der Story selber alles gut erklärt und es ergibt Sinn, warum jeder Charakter tut, was er tut. Aber ich finde es allein von der Bildsprache, finde ich es halt so merkwürdig, dass sie das halt so gedeichselt haben, dass dann halt der schwarze Mann die Jem'Hadar verprügelt und den Battle übernimmt. Na, und der halt, Mann fürs Grobe. Genau, der Mann fürs Grobe, der Prügelhorst. Und, und die anderen, die ganzen. Er ist halt nicht the brain, so. Genau, obwohl Worf natürlich super, super smart ist und super cool ist und so. Aber halt in dieser Folge, es geht, und halt, wie gesagt, es wird alles gut erklärt und es ergibt Sinn und du hast nicht das Gefühl, es wird konstruiert, um so zu sein, aber trotzdem fällt es halt so ein bisschen auf, wenn du halt dann siehst, wie er dann die Muskeln spielen lassen muss, während die anderen dann in ihrer Zelle sitzen und tüfteln. Und das war so eine Sache, die mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist, wo man ja sich fragt, warum sie diese Geschichte so gebaut haben, dass das alles dann so Sinn ergibt. Ne? Mhm. Also sie hatten ja die Kontrolle darüber. Und ja, aber ansonsten, das ist auch irgendwie der einzige Kritikpunkt, den und halt Changeling Bashir, die ich an dieser Folge habe. Und ansonsten ist die einfach so schön gemacht und alles, was Charaktere machen, ergibt Sinn. Und es ist so gut. Ja. Ich meine, es ist dann echt ja auch nochmal irgendwie so krass, dass dieser Changeling dann eine Bombe in die Sonne. So, what? Das ist alles sehr bombastisch, gigantomanisch. Aber gut, sie erfahren das dann halt gerade noch so und schaffen es, dass es eben diesen Changeling gibt. Und können das verhindern. Und ich fand es dann auch nochmal sehr schön, nochmal diesen Twist zu haben. Ach ja, übrigens, es gab nie diese Flotte, von der ihr dachtet, die greift euch gerade an, sondern ihr solltet einfach nur alle in dieser Supernova sterben. Und und es sind alles verschiedene, aber glaubwürdige Twists. Ja. Und dadurch ist die Folge halt sehr abwechslungsreich. Ja. Aber auch das, was du gesagt hast mit dem, es könnten 3 Folgen sein, das ist halt auch wieder diese alte Serienproblematik, dass sie den tollen und interessanten und spannenden Plot dann trotzdem relativ eng zusammenpushen müssen. Ja, da gibt's maximal eine Doppelfolge. Genau, so. Es gibt maximal eine Doppelfolge und der Rest wird dann halt irgendwie so mit so nicht ganz so wichtigen Dingen oder relevanten Dingen gefüllt. Ja, ja. Ja, aber so viel zu dieser Doppelfolge, mit der wir dann wieder daran erinnert wurden, dass es einen Plot gibt. und dann kommen halt wieder so ein paar zum Teil Filler-Folgen, zum Teil geht's halt schon so ein bisschen, wird so die Stimmung gesetzt. Mhm. Also das ist halt so diese Zäsur und danach herrscht halt so ein bisschen eine andere Stimmung auf der Station. Ja, was ich, das stimmt. Wo wir vielleicht kurz hinspringen könnten, wäre Soldiers of the Empire. Das ist Nummer 21. 21, jetzt auf Deutsch Martoks Ehre. Ja. Und weil die so schön auch daran anschließt, dass es halt so Momente gibt zwischen Martok und Worf, während sie beide da in der Gefangenschaft sind und halt auch an die Tatsache, dass Martok 2 Jahre dort in Gefangenschaft war. Und ich finde die Folge nicht super interessant, aber sie ist irgendwie, ich finde es faszinierend, was sie so berührt, weil es im Prinzip darum geht, dass Martok tief traumatisiert ist durch diese 2 Jahre, die er da in Gefangenschaft der Jem'Hadar war, was auch total Sinn macht. Und das wiederum nicht, Stichwort Banana Pancakes, nicht so total einfach aufgelöst oder weggewischt wird. Er kriegt also das Kommando für die, vergessen, ein Schiff. Für ein Schiff. Für ein klingonisches Schiff. Das hat so einen schönen Namen, aber es fällt mir jetzt nicht ein. Sie sollen eben auf die Suche nach, glaube ich, einem anderen Schiff gehen. Und die Besatzung dieses Schiffes, das er da übernimmt, ist schon unheimlich demoralisiert, weil sie einfach nur seit Monaten gegen die Jem'Hadar verlieren und Kameraden verloren haben. Und da finde ich schon interessant, wie man einfach man sieht Klingonen selten demoralisiert. Und natürlich, weil sie Klingonen sind, sie dann auch haben sie so ein bisschen dieses, vielleicht sind wir verflucht oder, also es ist jetzt nicht so, als gibt es da einen Schiffscounselor oder so. Ja, das ist nicht so. Das ist nicht so ihr Ding. Nicht so der Klingon-Way. Ja, und Du säufst und dann wird es schon wieder mit den Depressionen. Das machen auch einige Menschen so, aber man kann das nicht empfehlen. Ja. Und aber dass es da halt so eine kollektive Demoralisierung gibt, die halt einfach auch wirklich ja sehr glaubhaft für Kriegssituationen sind, die sehr ausweglos sind, ja, mit einem übermächtigen Feind. Und gleichzeitig Martok ihnen auch überhaupt nicht ihr Selbstbewusstsein zurückgeben kann, weil er halt selber jede Konfrontation mit den Jem'Hadar vermeidet, weil sich herausstellt, er ist überhaupt nicht, hat es noch überhaupt nicht verarbeitet und er hat Angst. Ja, und vor allen Dingen halt eben die Tatsache, er wurde halt beschämt Weil für Klingonen ist ja Gefangenschaft die große Schmach. Und dann, ja, und er geriert sich halt, als wäre alles in Ordnung. Aber wenn er dann tatsächlich angreifen soll, dann hat er halt einfach dieses Ding von wegen, wenn ich jetzt da hingehe und Ja. dann werde ich wieder gefangen genommen und dann bin ich halt doppelt gedemütigt und dann ist halt wirklich vorbei. Ne? Weil er hat halt diese große Demut dann hinter sich und wenn jetzt nicht sein nächstes Ding irgendwas Großes und Gutes ist, sondern er direkt wieder gefangen genommen wird, dann ist es halt wirklich vorbei. Auch Klingonen haben Depressionen. Entschuldigung. Ja, und ich finde das sehr interessant, wie damit umgegangen wird. Und ich meine, es gibt da natürlich einen klingonischen Weg raus. Worf ist der erste Offizier Und und Dex ist auch auf dem Dex Schiff. ist auch auf dem Schiff und sie ist diejenige, die von Anfang an sieht, dass diese Crew kurz vorm Umkippen ist und dass Martok offensichtlich ein Problem hat. Sie ist diejenige, die ganz lange auf Worf einreden muss, der sich Martok eben sehr verpflichtet fühlt, wegen dem Beistand, den er ihm geleistet hat, als sie beide in diesem Prison Camp waren. Aber deswegen entschließt er sich eben dann auch dazu, ihn herauszufordern, um den Kapitänsposten, um Martok die Gelegenheit zu geben, seine Ehre wiederzuerlangen und irgendwie so ein bisschen seinen Weg wiederzufinden, was dann auch klappt. Und es bleibt so ein bisschen ungewiss, aber letzten Endes lässt Worf ihn eben gewinnen in diesem Kampf um die Führungsrolle auf dem Schiff. Und ja, und dann kommt es eben auch zum Kampf in dem Jem'Hadar und als nächstes sehen wir eben die Crew, die gewonnen hat und irgendwie so ein bisschen ihr Selbstvertrauen wieder gewonnen hat. Und ja, ich finde, das hat ein paar ganz interessante Es Aspekte. geht auch ausnahmsweise halt genau, um zurück zu dieser Riser-Folge zu kommen, um zurück zu dem Banana Pancake zu kommen. Es geht halt ausnahmsweise mal nicht zu weit. Es macht eine Auflösung, die nicht so weit geht, dass sie sagt, alles ist jetzt wieder gut und super und amazing. Aber es macht halt, ja, es sagt halt, oh, okay, ab hier geht's wieder voran oder es wird besser oder so. Aber es geht halt nicht, es macht halt nicht direkt wieder diesen Riesensprung, wo es dann sagt, oh ja, und jetzt ist alles amazing und sie lacht und isst Bananenpfannkuchen. Juhu, Martok ist so happy. Wir werden, glaube ich, noch bis zum Ende aller Tage auf dieser Folge Das rumhaken. war einfach eine sehr schlichte Folge. Ja. Ah, Wer ja. es nicht weiß, es geht um eine Star Trek Voyager-Folge mit Belana Torres und ihr könnt das nachhören in unserem Voyager Rewatch-Podcast. Belana und die Pfannkuchen. Ja. Ja, aber generell ist halt nach dieser Zäsur gibt es halt auch wieder diverse Einzelfolgen, wie zum Beispiel diese 17, über die wir gesprochen hatten, der Datenkristall, es gibt eine Folge, wo Quark sich halt im Waffenhandel versucht. Es gibt halt. Ja, aber dann doof findet, dass alle ihn nicht mehr mögen, weil er böse ist. Außerdem stellt man, das ist ja süß bei Quark, dass es halt dann doch immer wieder, ja, er hat halt ein Gewissen und Ja. am Ende stellt er fest, nee, er ist nicht so hardcore und nicht so böse. Und ja, das ist eine nette Folge. Ja, aber halt, was sie halt immer wieder versuchen, dann noch so ein bisschen in die Folgen diesen Vibe einzubauen, dass halt jetzt einfach eine andere Situation Ja, das merkt man auf jeden herrscht. Fall. Das ist so im Und Hintergrund läuft es so mit. besonders gut machen sie das halt in der Folge 25, die heißt auf Deutsch Die Karte. Und es Ja. ist halt einfach ist vom Plot gar nicht. Also es hat nichts mit nichts zu tun eigentlich wieder. Und also es ist jetzt nicht irgendwie großartig, der Plot geht voran, alles ist Nee, großartig. das ist, aber das ist total toll, weil das ist die vorletzte Folge und es funktioniert als Ruhe vor dem Sturmfolge Genau. einfach super gut. Ich finde diese Folge wunderbar. Ich mag die sehr gern. Es fängt an mit so einer Doomsday-Stimmung im Prinzip. Also es ist auf der Passt halt Station. noch mal so ein bisschen den Vibe Ja, zusammen. genau. Es ist auf der Station und alle sind irgendwie so, oh, bald greift das Dominion an und wir haben irgendwie keine Chance und ja. Und dann kommt auch noch Weyoun, der Worter, der so ein bisschen zur Hauptkontaktperson wird. Ja, in dem Fall geht es halt schon ein bisschen Es plotmäßig geht schon, voran. ja klar, er kommt auf die Station, um mit Kai Winn zu verhandeln über einen Nicht-Angriffspakt sozusagen zwischen Bajor und dem Dominion. Und aber der eigentliche Plot so ein bisschen ist, dass Jack für Jake. Gott, ich habe es nicht so mit Namen Siehst du, heute. aus langweiliger Sohn, Jack. Und sein noch langweiliger Bruder Jake. Nein, also Jake will eine Ich finde es aber für eine Jake-Folge ist ja, für eine Jake-Folge. Die passt gut zu Jake. Ja. Er will eine Karte, eine Baseballkarte, eine historische aus den 1950ern, für seinen Vater erwerben, die in einer Auktion verkauft wird. Und überredet sogar Nock, ihm dafür all sein hart erspartes Latinum zu geben, was man, wo man auch wieder sagen muss, dass Nock ein wirklich guter Freund ist. Aber sie kriegen die Karte nicht, sondern ein so dubioser Mann ersteigert sie, beziehungsweise die ist in einer Kiste mit anderen Sachen und er ersteigert die Kiste. Und sie finden dann raus, dass das so ein total verrückter Wissenschaftler-Typ, der eine merkwürdige lebensverlängernde Kammer irgendwie baut, ist. Und man erfährt auch überhaupt nicht, ob das wirklich funktioniert. Es wirkt alles sehr absurd und so ein bisschen lächerlich. Aber der sagt, ihr kriegt die Karte, wenn ihr ganz viele Dinge mir besorgt, die ich hier für mein Experiment brauche. Und dann fängt es eben an, ja, es ist wie so ein Episodenfilm so ein bisschen, dass sie eben so verschiedene Gefallen tun müssen für alle quasi Offiziere auf der Station, also für Kira und für Worf. Und Worf stimmen sie seine Oper mit noch ja. scharfen Ohren. Und für Kira schreiben sie eine Rede, dass sie irgendwie witzig ist und für Jake, ja, so ein guter Schritt. Ja, und für Begier klauen sie seinen Teddybär von Lita, den die irgendwie ihm nie zurückgegeben hat. Of course. Und ja, lauter so Kleinigkeiten. Und dann wird es aber sehr absurd, weil nämlich Weyoun, der Worter, kriegt mit, dass da in der Kabine unter ihm irgendwas Merkwürdiges passiert, wo nämlich dieser komische Mensch mit seiner Experimentierkiste ist. Und nimmt dann alle, kidnappt alle, Jack, Nock und den Wissenschaftler, Jake, das hat mich total verrückt gemacht, und den komischen Wissenschaftler, und weil er glaubt, es würde hier irgendwie ein Plot gegen ihn gemacht, und dann stellt sich, und dann versucht Jake, das irgendwie zu erklären und verstrickt sich in alle möglichen absurden Lügen, weil natürlich die Wahrheit irgendwie so banal ist. Ja. Und am Ende sagt der Worter Weyoun, und das ist so eine schöne Szene, sagt er so, okay, du hast mir jetzt allen möglichen Kram erzählt, aber das klingt einfach alles nur nach Quatsch. Ich glaube, dass ihr einfach zwei nette Jungs seid, die Cisco einen Gefallen tun wolltet, was halt das ist, was tatsächlich passiert. Und dann gibt es so einen wunderschönen Epilog zu der Folge, so eine Montage, wo mit Voice-Over von Cisco, der sagt, ich weiß nicht, in den letzten Tagen hat sich die Stimmung auf der Station irgendwie geändert. Auf einmal wirken alle viel entspannter und es ist ein frischer Wind. Und dann sieht man halt so Kira, die Applaus bekommt für ihre schöne Rede, und Worf, der seine Opern genießt. Und man sieht sogar Weyoun, der sich irgendwie mit diesem Wissenschaftler angefreundet hat und in seine komische Wiederbelebungsbox steigt. Und es ist alles so... Es ist eine wundervolle Folge, die ist einfach sehr schön inszeniert. Ja, also jetzt müssen wir leider mal wieder, ist die Zeit knapp und wir müssen langsam zum Ende kommen. Vielleicht, wir können noch mal kurz durch die Folgen gehen, die wir noch nicht besprochen haben, weil da sind auch noch durch Sachen, die wir vielleicht nicht wirklich Zeit haben. Zum Beispiel eine Sache, worüber wir nicht wirklich reden müssen, ist, dass Dr. Bashir genetisch engineert ist, weil... Ja, das gut. Es ist nicht so, dass es komplett konsequenzlos bleibt. Es wird halt auch immer mal wieder erwähnt und es kommt halt ab und zu so ein bisschen zum Tragen. Aber an sich hat die Folge gibt nicht so viel her. Es ist halt, Bashir fühlt sich doof, okay. Ja, Bashir fühlt sich doof, weil er das Gefühl hat, er ist irgendwie ein Fraud. Aber eigentlich findet er sich auch super, weil er ist super. das ist irgendwie so. Und es ist hier Dr. Zimmerman, der Ersteller vom Doktor von Voyager, ist da. Das heißt, es hat so ein bisschen ein Crossover-Element. Ja, und möchte halt ein neues Hologramm bauen. Ja, eigentlich sollte Bashir das Long-Term Medical Program werden und wird es dann aber doch nicht, weil es ist wegen Zorn des Khan ist es verboten, Menschen genetisch zu verbessern, und dann geht dafür dann Begiers Vater in den Knast. Ende der Geschichte. Ja, genau. Ja, es folgt daraus auch nicht besonders viel. Ja, also, ja, genau. Es bleibt halt relativ konsequenzlos. Ja, was es gibt noch eine Folge, die nochmal so Kira-Vergangenheit streift. Und die 19. Das ist die 19, Ties of Blood and Water, wo wir einen Cardassianer, mit dem sie schon mal zu tun hatte, der liegt im Sterben und will sie quasi zur Erben seiner Erinnerung machen, so eine cardassianische Tradition. Sie struggelt damit sehr, weil sie selbst dann Flashbacks hat an den Tod ihres Vaters während der Okkupation, wo sie quasi vor dem Tod ihres Vaters davongelaufen ist und dann ist er alleine gestorben und sie war nicht dort und das hat sie nicht verarbeitet und es ist, ich finde die Folge sehr langatmig, sie ist nicht besonders gut inszeniert, aber es ist halt ganz nett, was es über Kira aussagt. Also das ja, ist halt, wir erfahren einfach nochmal mehr über diese, also ja, sie hat einfach schon wahnsinnig viel mitgemacht und wir haben auch nie was über ihre Eltern erfahren und das ist, ich fand es nicht uninteressant. Aber ja, so ein bisschen langatmig. Das ist ja eh mein Problem mit einigen von den Folgen. Aber was wir auf jeden Fall, finde ich, und was wir auch total übersprungen haben, ich vielleicht auch mit Absicht, sind die zwei Folgen, die sich um Eddington drehen. Eddington und den Marquis. Und diese Figur finde ich einfach nur so nervig. Und das ist Folge 13, For the Uniform, und Folge 23, Blaze of Glory, in der Eddington dann endlich den von ihm lang ersehnten Heldentod stirbt. Im Prinzip geht's bei der ganzen Eddington-Sisko-Fehde geht's ja irgendwie immer nur darum, dass Eddington Sisko als den Bösen darstellen will und sich selber als den Helden. Und Sisko wird dann auch immer so, kriegt dann so leichte Captain Ahab-Anwandlungen. Ja, weil Sisko es nicht verkraften kann, dass Eddington ihn verraten hat. Ja, also er ist halt einfach Loyalität ist für ihn irgendwie so die schlimmste, also Loyalitätsbruch ist für ihn so die schlimmste Sünde. Und es ist dann aber auch ganz interessant, dass in der Folge 13, und um wieder das Thema aufzugreifen, was ist gut, was ist böse, Sisko tatsächlich sich dazu entschließt, den Bösen zu spielen und zu sagen, wenn Eddington mich als den Supervillen sieht, dann gebe ich ihm jetzt die Chance, der Märtyrer zu sein. Ja, und Das ist halt so ein Reverse Ducat, weil Ducat ist der Bösewicht, aber versucht sich selber immer so darzustellen, als wäre er eigentlich der Nette. Und Sisko macht es dann umgekehrt, indem er so ist von wegen, okay, cool, ich will mich als Bösewicht sehen, jetzt mache ich jetzt was Böses und schieße dann auch tatsächlich in der Folge 13 irgendwie so eine Biowaffe auf so einen Marquis-Planeten ab und dann müssen die da alle fliehen, weil der jetzt unbewohnbar ist für 50 Jahre und alle denken so, Sisko blufft, einschließlich mir, muss ich sagen, und Sisko ist so, nee, ich mache das jetzt. Puff. So. Und um sozusagen Weiteres zu verhindern, stellt sich dann Eddington und das ist sozusagen, wie er gefangen wird. Ja, das ist halt Siskos Trick, weil Sisko weiß, dass er ihn nur bekommt, wenn er wenn dieses geschnappt werden in Eddingtons Narrative passt. Und Eddington möchte halt der Held sein, Eddington möchte der Märtyrer sein und so gibt er ihm die perfekte Gelegenheit, den Märtyrer zu spielen. Ja, und Blaze of Glory ist da im Prinzip nur nochmal die Fortsetzung von und dann kann halt Eddington, und dann finden sie nochmal so einen gemeinsamen Moment, weil es geht dann letzten Endes darum, dass mal wieder Sisko denkt, der Marquis macht was super Böses, nämlich irgendwie so krasse Missiles losschicken, aber die gibt's überhaupt nicht, es ist alles nur ein Plot, um Eddington aus dem Gefängnis zu kriegen, damit er seine Frau und den Rest von ihrer Widerstandsgruppe irgendwie... Bisschen was noch von dem Marquis übrig ist. Irgendwie das, befreien das ist kann. Ja dann wieder ein Tie-In zu Voyager, das ist ja der Tie-In zu den Banana Pancakes. Ja, weil ja dann irgendwann Kommunikation zwischen der Voyager und dem Alpha-Quadranten hergestellt wird und sie erfahren, dass alle Marquis tot sind. Ja. So haben wir das auch wieder. Dann war es gar nicht ein sinnloser Exkurs mit dem Banana Pancake, sondern sehr relevant. Und dann stirbt Eddington in dieser Befreiungsmission. Ich mag Eddington ja als Figur eigentlich grundsätzlich, also in der Theorie ganz gerne, weil er tatsächlich im Gegensatz zu diversen Red Shirts, beziehungsweise Yellow Shirts, denen halt nur so fake noch Personalität eine Persönlichkeit gegeben wird. Das stimmt. Finde ich, er hat ja wirklich diese Historizität, dass er halt eine Weile auch mit denen rumgehangen hat und dann und halt auch relativ am Anfang mit dabei war und einfach normale Security-Dinge getan hat, bis er defected ist. Und dadurch hat es halt so noch ein bisschen mehr Bedeutung, als wäre jetzt halt irgendein random Typ wäre. Und naja, deswegen freue ich mich immer so ein bisschen, wenn ich Ellington sehe, aber ja, die Folgen haben jetzt nicht so super viel hergegeben. Und das war so ein bisschen, ja, das sind halt Loose Ends. Ja. Du bist so, jetzt hat sich ja diese ganze geopolitische Situation total im Alpha-Beta-Quadranten total verändert. Und jetzt müssen wir irgendwie diese Marquis abwickeln, weil das jetzt gar keinen Sinn mehr ergibt, was die können hier eigentlich nicht mehr existieren. Und da muss man halt nochmal reingucken und sagen, ach ja, alle tot. Ja, wir schalten nur über zum Marquis. Hier sind alle tot. Ja, und für das, was es ist und dafür, dass es halt notwendig ist, finde ich die Folgen ja auch beide voll in Ordnung. Ja. Aber es ist halt ein Plot, der eigentlich vorbei war, bevor diese Folgen kamen und wo man halt nochmal zurückgehen muss, um das irgendwie abzuwickeln. Und das ist, glaube ich, das, worunter das leidet, weil es halt einfach Folgen sind, die es gibt, weil sie notwendig waren und nicht, weil sie irgendwie großartig sind oder halt irgendwas Tolles noch hergeben oder irgendwie in die Zukunft weisen. Es ist halt nur ein Abwickeln von einem alten Plot, der da noch irgendwo rumhing. Ja. Dann gibt es noch die auch in keinem Zusammenhang mit irgendwas steht. Deswegen haben wir sie auch noch nicht elegant in unserem Erzählfluss untergebracht. aber ich finde, man muss sie trotzdem erwähnen, weil sie ein das Stück weit... Das ist halt auch eine sehr klassische Star Trek-Folge. Es ist eine sehr klassische Star Trek-Folge und sie ist irgendwie wichtig für die Beziehung zwischen Kira und Odo. Mhm. Ziemlich wichtig eigentlich. Auch wieder sehr, sehr viel Soapy-Sachen reingemischt. Sie ist sehr soapy. Also im Gegensatz zum Beispiel sowas wie der Riser-Folge steht da trotzdem der Science-Fiction-Plot im Vordergrund. Ja, weil das ist ja unsere zweite Zeitreise-Folge. Genau, und der Romance-Plot ist so nebenbei, wohingegen diese Riser-Folge halt einfach nur Romance und ach, ich weiß nicht, wir müssen noch irgendwas tun. Der Zeitreise-Plot hier macht halt mal wieder überhaupt keinen Sinn, fühlt sich auch nicht so richtig neu an, weil das halt irgendjemand irgendwo gefangen oder in irgendeinem Time-Loop feststeckt oder sowas, ist halt nicht so richtig neu so. Also was passiert ist, dass die Defiant auf sozusagen folgt einem Signal auf einem Planeten, weil Dex sie dazu überzeugt, den Rest der Crew, weil sie so neugierig ist, was dieses Signal zu bedeuten hat oder diese, was immer sie da gelesen hat. Phänomen. Und dann werden sie dort auf dem Planeten empfangen. Sie stürzen ja ab. Stimmt, das passt irgendwie, da ist so eine merkwürdige Blabla-Schicht drumherum und dann stürzen sie ab und werden dort empfangen von, wie sich herausstellt, ihren Nachfahren, die irgendwie, weil sie, wenn sie den Planeten wieder versuchen zu verlassen, eigentlich 200 Jahre in die Vergangenheit reisen und dort dann für immer gefangen sind und dort eine Kolonie gründen und mittlerweile sind es irgendwie 8000 Menschen beziehungsweise Personen, die dort leben und sie sind halt alles die Nachfahren von Dex und Worf und von Sisko und allen möglichen und allen, die sich dann untereinander verpaart haben und dort eben eine Kolonie aufgebaut haben die jetzt halt schon relativ groß ist. Und besonders interessant ist das natürlich für die Figuren, die sozusagen unsterblich sind, sprich Odo und Dex, die in einem neuen Host als ein Mann sie da begrüßt. Und und es ist halt einfach so, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Wie soll das funktionieren? Sind sie irgendwie, also Zeitreise halt. Es ist ein Zeitreiseparadox und man denkt dann so, aber wenn sie sich jetzt selber treffen, haben sie sich immer selber getroffen, wie wenn sie sowieso wieder entkommen. Es funktioniert halt als Loop nicht. Es funktioniert als Loop nicht, weil wir wissen, dass sie entkommen werden, weil das ist nicht das Ende der Serie. Ja, wir wissen, dass sie da entkommen werden. Das heißt, es kann diese Person überhaupt nicht geben, weil das dann nie passiert ist. Oder Kann das einmal passiert sein? Well, ihr wisst es schon, es macht keinen Sinn, es funktioniert nicht. Das sind dann solche Sachen, wo man nicht so sehr drüber nachdenkt. Ja, man darf nicht so sehr drüber nachdenken. Ich meine, der eine Plot ist dann halt, dass die versuchen, die zu überreden, dass sie sozusagen den Unfall passieren lassen, damit es passiert. Ja. So. Ja, weil also das Dilemma ist halt entweder wir entkommen und es hat all diese Menschen nicht gegeben und wir verwehren all diesen Leuten die Existenz, setzen aber unser eigenes Leben fort, oder wir opfern uns, um diese Entstehung dieser Kolonie zu ermöglichen, weil wir halt sonst, auch wenn es halt nicht dasselbe ist, wie als würde man Leute auslöschen, weil es hat sie dann einfach nie gegeben, aber es ist halt trotzdem, man fühlt sich verantwortlich dann für die Nicht-Existenz. Ja. Aber wen man halt opfern würde, und das erfährt man dann halt, ist Keira Nerys, die einfach sofort stirbt. Ja, nicht sofort, ja, aber man sehr, wüsste, sehr bald. Man wüsste, dass sie in wenigen Wochen sterben würde, weil sie irgend so einen Schlag abbekommen hat. Und sie sagt aber, weil sie ist ja nun auch sehr religiös und sie sagt, vielleicht wollen die Propheten das für mich, vielleicht ist das irgendwie hier das Ende meiner Reise. Und sie ist die Erste, die sagt, ich möchte, dass wir das machen. Und sie überzeugt dann tatsächlich die anderen auch. Aber es gibt ja eben auch noch Odo, der, und das ist auch so, das spricht auch dafür, wie absurd diese Folge ist und dass sie eigentlich irgendwie storytechnisch nicht gut funktioniert, dass der Odo, der sozusagen aus der Gegenwarts-Crew, den haben sie so convenient wie weggezaubert. Genau, der ist irgendwie, das ist so total Deus Ex Machina-Lösung, der muss irgendwie in so einer, in seinem Er kann seine Liquid, Form nicht halten. Er kann seine in der Form Atmosphäre nicht halten. Des Planeten. Und ist in seiner Liquid-Form, das heißt, er kann nicht in die Story eingreifen, er kriegt nichts mit, aber der Odo, der dann in der Vergangenheit, in die Vergangenheit gereist ist, der hat es mittlerweile gelernt und der ist jetzt irgendwie, so haben wir nur einen Odo, und zwar den, der 200 Jahre lang hier auf der auf dem Planeten saß und um Keira Nerys getrauert hat, die gestorben ist und die, wie wir wissen, er liebt. Und das ist halt einfach irgendwie total absurd. Aber das führt halt dazu, dass wir hier einen Odo haben, der jetzt bereit ist, Keira seine Liebe zu gestehen. Und man hat das Gefühl, das ist alles, worum es geht in der Folge. Und ich finde es auch nicht so richtig glaubwürdig, dass sie dann wirklich alle das komplette Schiff entscheiden, okay, wir geben unser Leben auf, damit ihr alle leben könnt. Ja, ich verstehe den moralischen Konflikt und insofern. Sie versuchen das ja so ein bisschen anhand von O'Brien. Also sie nehmen ja O'Brien muss leiden. Ja. Sie nehmen O'Brien ja so ein bisschen als Beispielperson. Weil er ist ja am Anfang super dagegen, weil er hat ja auf Deep Space Nine eine Familie und eine Frau und Kinder. Und wenn er dann sieht, dass er da anscheinend eine andere Familie gegründet hat, ist er halt sehr konfliktet. Ja, und er ist auch sehr dagegen. Und er ist halt die ganze Zeit so, nein, ich möchte zurück zu meiner Familie und ich möchte mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Und dann, weil sie halt dann doch ein paar Tage da sitzen, um an den ganzen Dingen zu arbeiten, ist er am Ende dann doch überzeugt, dass sie das machen sollen. Und er ist halt dann so ein bisschen die Beispielperson für diese Überzeugung, weil sie halt nicht die Zeit haben, das mit Ensign hast du nicht gesehen und Crewman sowieso zu durchzusprechen. Ja. Ja, und die Auflösung ist dann eigentlich, finde ich, fast das Beste, weil man weiß ja, dass es nicht klappen wird. Man weiß ja, dass sie irgendwie rauskommen aus diesem komischen Atmosphäre und nicht da jetzt eine Kolonie gründen. Und zwar wird der Plan sabotiert und dann weiß man erstmal nicht wovon oder von wem. Und erfahren es dann am Ende von unserem Gegenwarts-Odo, der ja mit all dem nichts zu tun hatte, aber der Vergangenheits-Odo hat sich nochmal mit ihm verbunden. Hat sich zu ihm in seinen Eimer gelegt. Hat sich genau. Das ist sehr weird. Und er weiß dann, natürlich war es dieser Odo, der, es war wieder dieser Odo, der das sabotiert hat, weil er nicht wollte, dass Keira stirbt. Und Keira ist so, wow, 8000 Personen versus me. Aber ja, sie hatte da ja auch keine Entscheidungsgewalt und Odo hat das mal so klar gemacht. Hat das mal so entschieden, dass ihr Leben für ihn mehr wert ist als alle. Und das ist natürlich dann, also das ist auch ein bisschen krass von diesem älteren Odo. Ja. Du lebst seit 200 Jahren mit diesen ganzen Leuten zusammen, bist in einer Gemeinschaft und bist so, nö, ihr kennt mich alle mal. Ja. Ich will diese Keira, die vor 200 Jahren gestorben ist, ihr kennt mich mal. Das ist halt schon ein bisschen. Ja, aber gut, er hat da vielleicht auch so ein bisschen so Größenwahn oder so. Ich finde das aber Was ich vor allem schlimm finde, ist die Situation zwischen Kira und dem Gegenwarts-Odo. Es ist halt sehr awkward. Es ist halt so awkward jetzt. Und es wirft sie total zurück. Erstens, sie weiß jetzt von seinen Gefühlen, aber zweitens hat sein Zukunfts-Ich gerade irgendwie 8000 Leute für sie geopfert. Und es ist so, ups, okay. Naja. Insofern ist die Folge nicht uninteressant, wenn auch die Story an allen Ecken und Enden knirscht. Aber das ist halt auch wieder so ein bisschen was häufiger mal passiert in Star Trek-Folgen. Ich merke, dass wir eine Folge, was jetzt hinspringen? Vielleicht sollten wir lieber noch an das O'Brien muss leiden anschließen und kurz zu Empok Nor springen. Die mag Lucy nicht so sehr, aber ich mag sie. Ja, Empok Nor ist eine Folge, die auf, Überraschung, Empok Nor spielt, eine andere kardasianische. Eine baugleiche Station wie Terok Nor, sprich DS9. Und die irgendwie verlassen ist. Und ich finde es so lustig, dass sie die ganze Zeit klar machen wollen, dass diese Station verlassen ist, indem sie uns Bilder von Deep Space Nine oder beziehungsweise so zeigen, die schief sind. Also weil, oh, diese Station ist schief im Weltraum. Und ich denke so, Gott, ihr wisst aber schon, wie Weltraum funktioniert, oder? So, ja, aber die ist verlassen. Deswegen ist sie nicht mehr gerade. What? Das macht keinen Sinn. Ja, aber also generell, wie Weltraum funktioniert, ist bei den ganzen Trek-Serien. Es ist immer noch sehr viel mit oben und unten. Ja. Es sind ja auch alle Gefechte immer mit oben und unten. Ja. Und also die Gefechte sind ja auch immer zwei Flotten, fahren gerade aufeinander zu. Und das ist, ja. Naja. Ich finde es sogar ganz gut, dass es irgendwie, ich glaube, dann in der letzten Folge gibt es so einmal, fliegt die Feind so ein Ausweichmanöver und man hat einmal so ein Feel davon, dass sie sich nicht die ganze Zeit auf einer parallel Linie bewegt. Im Raum bewegen. Gut, also Empok Nor, es ist eine Crew bestehend aus Garak, O'Brien und Nog plus vier ganze Yellow Shirts. Die sogar, und das daraus können wir gleich schließen, dass es ihnen an den Kragen geht, die sogar Dialoge haben dürfen und ein bisschen minimal Persönlichkeit bekommen, indem sie so lustig miteinander sich austauschen. Und sie kommen auf diese Station, weil sie da so Ersatzteile für DS9 brauchen. Das ist so das Setup und natürlich alles voller fieser kardassianischer Fallen, deswegen haben sie auch Garak dabei. Und dann hat das Ganze so einen, ich finde, es hat so ein Doctor Who-Feeling. Aber eben auch. Es hat so eine Mischung aus Doctor Who und Alien. Ja, halt so ein bisschen Alien fürs Nachmittagsprogramm. Mhm, genau. Das wiederum Doctor Who ist. Ja. Ja. Alien fürs Nachmittagsprogramm, Doctor Who. Weil es ist halt eigentlich so ein bisschen Sci-Fi-Horror einfach nur. Ja. Weil sie kommen auf diese Station und dann finden sie diese Cardassianer, die in irgendwelchen Lebenserhaltungstuben sind. Und dann finden sie heraus, dass das halt so ein großes Kriegsexperiment war, dass man ihnen halt so einen Stoff gegeben hat, so der eine sie. Kriegsdroge. Genau, der sie halt so super aggressiv macht und dann töten sie die nachher, ne? Also sie müssen die halt irgendwie umbringen, weil sie dann aufwachen und Kram machen. Und dann sind die aber weg und es sterben weiter Leute. Also, ja, also aber es sind da ja schon. Ja, es sind schon welche, aber nicht alle. Und dann, und dann stellt sich heraus, dass halt Garak von dieser sich angesteckt hat an dieser Kriegsdroge. Das ist halt so ein komisches Airborne-Ding, ja, genau, so eine, das halt nur auf Cardassianer wirkt. Und dann fängt er halt ein Krieg mit O'Brien. Ja, weil O'Brien leiden. Es ist dann so das klassische dunkle, düstere Raumstation Katz und Maus Spiel. Und Garak ist das Alien. Und Garak ist das Alien. Und was ich wirklich schon ganz ganz interessant finde, ist, dass sie halt sie wollen halt das schon so ein bisschen krass machen, soweit sie das eben können. Dadurch hat also man hat einmal diese vier von O'Briens Assistenten sind nicht die ersten, die in dieser Staffel sterben. In der zweiten Folge gibt's auch schon mal einen. Und sie so nach und nach Eunice. Und sie so nach und nach eben da so weggepflückt werden und dann Garak die Leichen irgendwie so aufhängt, also so nicht aufhängt am Hals, aber so, dass sie so aufgerichtet so im Gang stehen als sozusagen so Schockeffekt für O'Brien. Und man muss schon sagen, das ist, es wirkt nicht super gruselig, aber es ist jetzt so für... Es ist makaber. Es ist makaber, ist ein sehr gutes Wort, ja. Und das ist dann schon ganz lustig. Und was er halt im Prinzip die ganze Zeit... Das ist schon ganz lustig. Ich habe schon wieder gesagt, das ist ganz lustig. Aber nur bei den schlimmen Dingen. Ich bin heute nicht so eloquent. Ich finde alles lustig. Ich finde alles schön. So, ach ja. Nein, aber was ich mag, ist halt so diese Dynamik zwischen Garak und O'Brien. Und ich mag ja auch Garak sehr gern. Und er möchte halt die ganze Zeit bei O'Brien wieder so den Soldat, genau, so rauskitzeln. Genau, weil O'Brien ja als Soldat in den kardassianischen Kriegen gekämpft hat. Ja, und als was O'Brien in seinem Leben schon alles erlebt hat, es geht auf keine Kuh out, wirklich. Und ich meine, der war ja auch schon jahrzehntelang im Gefängnis. Und ja, und so macht er dann also Jagd auf O'Brien und naja, Nork ist auch noch dabei. Nork ist auch noch dabei. Noch, ja, aber... Und am Ende gibt es eine ganz nette Auflösung, weil O'Brien sich halt nicht so richtig darauf einlässt, sondern eben ihn dann überwältigt wieder mit so einem cleveren Engineering-Trick. Das ist nicht weiter wichtig. Ich finde die Folge, wie gesagt, eigentlich ein bisschen lahm. Ich mag halt einfach diesen Vibe. Ja, die hat, es ist nett, dass sie sich halt wirklich an diesem Sci-Fi-Horror-Ding so ein bisschen versuchen. Aber jetzt haben wir eigentlich so mehr oder weniger alles besprochen, außer The Ascent und die heiligen Visionen. Aber The Ascent finde ich wirklich nicht so wichtig. Und die ist halt super witzig, weil Quark und Odo banter. Und aber das, ich fand es nicht mal besonders witzig. Ich fand es eher langatmig. Aber ich mochte tatsächlich die heiligen Visionen, auf Englisch Rapture. Ich mochte das, weil es ist fast auch, Sie machen nicht mehr viel mit Sisko eigentlich. Sisko ist so ein bisschen, also Sisko hat seinen Eddington-Plot gehabt, ja. Mm. Ansonsten ist Sisko einfach gut etabliert. Er ist halt einfach, ja, und diese Folge ist die einzige, die nochmal so ein bisschen auf dieses... Das Einzige, was Sisko sonst halt macht, ist, dass er halt als Vater damit umgehen muss, dass sein Sohn erwachsen wird. Das Interessante ist, dass in der Folge eben Cassidy Yates auch aus dem Gefängnis wiederkommt und sie auch versuchen, ihre Beziehung wieder aufzugreifen. Danach hört man nie wieder was von ihr. Und das ist einfach so, sie ist dann so, ja, vielleicht ist sie da, vielleicht nicht. Wir erfahren es nicht. Und aber was in der Folge halt passiert, ist, dass er findet so ein bajoranisches Artefakt und es geht dann darum, so eine längst verloren geglaubte heilige Stadt von der Cardassianer irgendwie auszugraben. Also es ist quasi eine archäologische Ausgrabung, die er aber dadurch findet, dass er so Visionen hat. Eigentlich erstmal durch einen technischen Unfall, der sein Gehirn so ein bisschen in Overload bringt, und dann hat er diese Vision. Und ich muss sagen, ich mochte die Folge, weil ich mochte dieses, ich mag diese Mischung aus Archäologie und Supernatural, die da so drinstecken. Auf einmal legt er irgendwie so den Code, den er braucht, die Form aus, irgendwie hat er sie aus Versehen aus Obst geschnitten. Ich weiß, es klingt jetzt etwas albern, aber es ist irgendwie, ich mag diese Art von, es hat sowas von, I don't know, Indiana Jones oder so. Ja, also ich fand die Folge jetzt auch nicht schlecht. Also eine Sache, ich finde für mich, das so eine der ersten Folgen, wo für mich in Bezug auf die Propheten diese Balance zwischen Propheten, Wurmloch, Aliens nicht mehr so, also wo es ein bisschen zu sehr ins Mystische kippt. Weil ich mochte das in den früheren Staffeln von Deep Space Nine so gerne, dass sie zwar einerseits Propheten sind, auch mit Sisko reden können, aber dass du halt alles noch so ein bisschen zusammenkriegst, indem du sagst, ja, das sind halt atemporale Wurmloch-Aliens und die reden halt komisch oder alles funktioniert halt ein bisschen komisch, weil sie halt einfach anders kommunizieren. Und zum Beispiel diese Orbs sind halt einfach irgendwelche Versuche zu kommunizieren, die dann aber komische Visionen hervorrufen, weil sie von so Temporalwesen wie Bajoranern und Menschen einfach nicht processed werden können, ne? Weil es halt einfach keine und man konnte das halt alles immer noch sehr gut, sehr wissenschaftlich lesen, wenn man wollte. Ja. Na? Ich finde, das ist so dann langsam so der Punkt, wo, also. Ich finde, das vermischt sich da, ja, ich weiß nicht. Ich finde, es vermischt sich halt einfach damit, dass es hier um bajoranische Kulte geht, ja, und auch Artefakte, die ja auch dazu benutzt wurden, um in irgendeiner Weise mit diesen Wesen vielleicht zu kommunizieren oder ihre Zeichen zu deuten. Und ich weiß nicht, da, es reicht mir sozusagen als Erklärung. Das ist halt, das ist halt einfach so eine Mischung aus. Also ich finde, die Folge funktioniert auch. Ich finde halt nur, dass das im Deep Space Nine wird im späteren Verlauf halt, geht ein bisschen mehr in diese mystische Richtung, während es am Anfang halt noch nicht so war. Und das ist für mich so der Punkt, wo es mir persönlich anfängt, zu mystisch zu werden. Okay, ich weiß nicht, ich mochte die Folge, aber auch aus dem Grund, dass was sie sozusagen bedeutet für einmal Sisko, weil das ist sozusagen, ich weiß nicht genau, ob das jetzt in der Folge so konkret ist, aber es ist, dass er danach halt endgültig als Emissary von allen anerkannt ist. Dass er sich auch selber akzeptiert. Dass er sich auch, ja, genau. Er wird ja vorher anerkannt, aber er sieht sich, also er versucht, sich selber nicht zu sehr in dieser Rolle zu verstehen. Und das ist so der Punkt, wo er dann diese Akzeptanz hat, wo er so ist, okay, ich bin der Emissary. Und ja, und auch Kai Winn tut ihn auch anerkennen. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig und interessant. Und was auch spannend ist, weil es eher irgendwie selten ist, es geht da ja auch darum, dass Bajor der Föderation beitreten soll und sie jetzt aufgenommen wurden und es soll die Aufnahmezeremonie geben. Und er durch die Vision, die er dann irgendwie hat, dass er dann daraus schließt, also er hat sozusagen, er kann das dann irgendwie alles nicht zu Ende interpretieren, weil er sonst sterben würde und er braucht irgendwie dringend eine Operation. Aber dass er daraus schließt, Bajor soll jetzt nicht der Föderation beitreten, weil das nicht gut für Bajor wäre. Und wir halt aber nicht erfahren, warum und was das bedeutet. Und ja, das ist aber später im Prinzip, perfekt. Bei 26 wird ja relevant. Die perfekte Folge, zum Finale überzuleiten. Wie wir das versehentlich gut gemacht haben. Ja. Yay. Nein, das haben wir total durchgeplant, von vorne bis hinten. Weil nämlich es ja, wie gesagt, in der Folge 25, die wir schon besprochen haben, in The Cards, wo Jack und Nock, Jake und Nock eben versuchen, diese Karte zu kriegen und gleichzeitig Wei-Yun mit Kai Winn verhandelt und sie auch zum Emissary geht und sagt, was soll ich tun? Und er sagt, halte ihn erstmal einfach auf, versucht es zu verlangsamen und sagt, du brauchst Bedenkzeit und so. Und das macht sie auch. Ja, und dann kommen wir zur Folge 26. Dem großen Cliffhanger vor der sechsten Staffel. Genau. Wo nämlich im Prinzip einfach für die Föderation die Luft sehr, sehr dünn wird. Es werden Non-Aggression-Pakts unterschrieben von den Romulanern, also mit dem Dominion und weiß nicht, anderen auch noch. Auf jeden Fall ist es einfach so, es wird klarer, dass dass sie die Station nicht halten können auf lange Sicht. Dass sie auf lange Sicht die Station nicht halten können. Weil sie sitzen halt zwischen dem Gamma-Quadranten, dem Hotbed des Dominions und den Cardassianern, wo ja auch jetzt das ganze Dominion sitzt. Das heißt, sie sind quasi eingekesselt auf beiden Seiten und können diese Station einfach realistisch nicht länger halten. Ja. Und dann hat mal wieder, weil er ist halt einfach so schlau, Rom die zündende Idee, nicht alleine zugeben. Sie fangen dann an, darüber nachzudenken, dass, also sie kriegen... Zündende Idee. Nein, sie kriegen auch den Auftrag von der Föderation, von der Sternenflotte, dass sie das Wurmloch in irgendeiner Weise, also sie müssen einfach weitere Flottenteile des Dominions daran hindern, sie wissen halt, sie werden nicht ewig Zeit haben und nutzen die Chance, die sie haben. Und sie müssen irgendwie es schaffen, die daran zu hindern, weiter in den Alpha-Quadranten zu kommen, weil sie sehen einfach nur jede Woche neue Schiffe vorbeikommen. Und Wei-Yun, der Warhawker, sagt, ach, das ist doch alles nur Verpflegung für Cardassia und so. Und natürlich wissen sie, das ist irgendwie Bullshit. Und dann kommen sie eben auf die Idee, ein Minenfeld vor das Wurmloch zu machen. Aber das stellt natürlich auch noch Probleme dar, weil was, wenn die Minen irgendwie disabled werden, beziehungsweise wenn welche... Wie kann man es schaffen, dass sie nicht disabled werden? Ja, genau. Wie kann man es schaffen, dass wenn einzelne zerstört werden, das trotzdem noch aufrechterhalten wird? Und dann kommt Rom auf die zündende Nudge-Nudge-Idee, dass sie sich selbst replizieren. Also quasi mit Replikator-Units, die, wenn eine zerstört wird, tun die anderen sofort eine neue an und ihre das, Stelle. Das, ich finde das aber auch so schön als Lösung, weil es ist halt, natürlich ist es Sci-Fi-Magic, aber es ist eine Sci-Fi-Magic, die du als Zuschauer nachvollziehen kannst, weil du weißt, was Replikatoren sind und so. Und oft hast du ja die Sache, dass sie dann irgendeine Lösung haben und ganz viele Sci-Fi-Wörter benutzen und Technik-Wörter benutzen und du halt eigentlich keine Ahnung hast, was sie machen und so bist von wegen, okay, das hat alles so geklappt. Und ich mag das, dass man das hier so sehr nachvollziehen kann, dass sie, beziehungsweise, dass sie dich auch wirklich an diesem Prozess teilhaben lassen, wo sie brainstormen, sie machen können, während das halt sonst immer so ist, ich weiß nicht, was die Lösung ist, und dann plötzlich, aha, hier, wenn wir das kolobulieren und dann da einen temporalen und das Umkehren, den Flux polar. Genau. Ja. Und hier bist du halt, sitzt du halt quasi mit in dem Zimmer und hörst ihnen zu beim Brainstormen. Das ist so schön. Ja, es sind irgendwie Dex und O'Brien und eben Rom und aber er hat dann die entscheidende Idee dazu. Weil Rom gut ist. Es ist wieder eine Folge, in der sehr viel passiert, also viele kleine Sachen. Zum Beispiel Rom heiratet dann noch Lita, aber schickt sie dann auch weg. Also es ist wirklich so eine klassische jetzt geht's los Folge, weil es gibt viele Etappen von dann sagt Cisco zu Kaivin, ihr solltet jetzt dringend diesen Non-Aggression-Pakt unterschreiben, weil das hier... Was sie machen können, Bajon nicht der Föderation beigetreten ist. Exakt. Und hier wird jetzt gleich die Hütte brennen. Ihr müsst euch irgendwie jetzt auf euch selber achten. Und was bedeutet, jetzt gehen erstmal alle Bajoraner und Zivilleute von der Station. Das ist ein einziges Evakuieren. Deswegen geht dann auch Lita. Rom bleibt aber... Natürlich, weil er ist auch noch wahnsinnig mutig und fangen sie halt an, die Feind fängt an, dieses Minenfeld zu installieren. Währenddessen greift natürlich das Dominion an, weil sie verhindern wollen, dass das Minenfeld installiert wird. Martok ist dann noch da mit seinem Schiff und verteidigt die Station. Und die Station verteidigt sich selbst. Das ist sehr beeindruckend. Das sind sehr gute Kampfszenen, finde ich. Also ich finde, das ist technisch schon auf einem sehr, sehr schönen Niveau. Ja, und sie nehmen dich halt mit. Ja. Also das halt auch wie bei dem Minenfeld. Sie nehmen dich halt die ganze Zeit mit in ihre ganzen Notfallmaßnahmen. Ja, was passiert und so. Ah, das ist eine Spitzenfolge. Ja. Und schon relativ bald wird dann klar, also sie können die Station nicht halten. Ich weiß nicht, die Folge geht auch unheimlich schnell vorbei. Es ist so, es passiert halt viel. Und sie müssen dann letzten Endes evakuieren. Weil sie ja nun zu Bio gehört, Kira bleibt auf der Station, Odo auch. Sie sind ja beide. Sie haben ja den Non-Aggression Pact unterschrieben. Genau. Und dann kommt meine allerliebste Szene. Man sieht schon mal, früher in der Folge sieht man, dass Cisco ein Programm offensichtlich dem Computer noch mitgegeben hat, man weiß nicht was. Dann steht da Kira allein mit Odo auf der Brücke und sagt... Und heißt Dukat willkommen? Nein, es kommt kurz davor noch. Sie steht alleine auf der Brücke mit Odo und sagt, Computer, starte jetzt Programm Cisco 123. Ich weiß nicht genau. Und dann stehen die beiden einfach nur so ruhig mit so steinernen Minen auf der Brücke, während um sie herum alles irgendwie durchbrennt, explodiert. Also Cisco hat ein Programm geschrieben, was die Station eben zwar nicht zerstört, sondern nur die ganze Elektronik und alles außer Gefecht setzt. Eben um Zeit zu kaufen. Ja, um Zeit zu kaufen und natürlich um Dukat nicht eine funktionierende Station zu übergeben. Ja. Und es ist einfach so schön, wie sie dann... Das ist auch so ein schöner Callback dann auch zur allerersten Folge, wo wie sie da hinkommen halt und alles von Dukat eine kaputte Station bekommen. Exakt, exakt. Das ist, es ist herrlich. Was auch noch stattfindet, ist es in der Folge, dass Dex verspricht, Worf genau. zu heiraten. Weil Worf nämlich mit Martok auf dem Schiff weggeht und sie auf der Defiant und sie Weil sagt. Worf nämlich von Martok in sein Haus aufgenommen ist, weil Worf ist ja entehrt und hat kein eigenes Haus. Und dann hat Martok gesagt, hey, komm, du komischer Klingon, ne? Du darfst bei mir mitmachen. Ja. Und ja, von daher finden auch beide Romance-Plots hier so einen nicht Endpunkt, aber so ein Finale. Lita und Rom heiraten und Worf und das ist auch sehr heteronormativ alles. Worf und Dex, also sie sagt zu ihm, ich werde dich heiraten, das wolltest du doch eh die ganze Zeit. Ja, weil also schon als sie zusammengekommen sind, war er halt direkt so, oh, wir sollten jetzt aber hier, das ist aber eine ernste Sache, die wir jetzt hier angefangen ja. haben. Und sie war so, ja, ich weiß, aber chill mal. Und das ist dann so der Punkt, wo sie dann sagt, hey, weißt du, wenn du zurückkommst, dann heirate ich dich. Ja, das ist irgendwie, es ist auch wieder so ein bisschen ein Klassiker ja. von so Kriegssituationen. Genau. Und der klassische Kriegsfilm, Versprechen der Frau, bla bla bla. Ja, wobei aber es halt, ja, es ist schön, vor allem, weil es halt auch so, naja, ich meine, es sind sehr, sehr dramatische Zeiten und sie wissen alle nicht, was die Zukunft bringt. Und man möchte sozusagen damit seine Liebe ausdrücken und seine Verbundenheit und auch so ein bisschen die Hoffnung, wir werden uns wiedersehen und so weiter. Also es macht schon Sinn. Es ist halt einer der konsequenzreichsten Momente in der ganzen Serie. Weil, kleiner Spoiler, sie kriegen nicht direkt in der ersten Folge der sechsten Staffel ihre Station zurück, wie man das erwarten würde. Ja. Und das ist halt mit das Konsequenzreichste, was in einer Star Trek-Serie je passiert ist. Ja. Dass sie die Station verlassen müssen und tatsächlich Gul Dukat die Station einnimmt. Ja, das kommt halt öfter vor, dass etwas auf einen Cliffhanger endet. Und dann wird es in der nächsten Folge wieder aufgelöst. Und dass das halt nicht passiert, das wird schön. Und wir werden 2019 darüber. Vielleicht auch schon 2018. Mal sehen. Wir halten es spannend. Ja, 2018 oder 2019 werden wir dann über die sechste Staffel reden. Es ist auch wunderbar, wie dann ganz am Ende eben Gul Dukat auf die Station kommt und Odo und Kira begrüßen ihn eben. Und das heißt, diesen Flashback zu, dass die drei schon mal zur selben Zeit am selben Ort waren, während der Besatzungszeit und jetzt aber trotzdem die Karten anders liegen, weil sie sozusagen Kooperationspartner sind, aber. Was halt auch interessant ist, es ging halt super viel um die Vergangenheit in dieser Staffel und es ging halt sehr viel um das Kollaborateure stimmt. und man hat die Verantwortung für seine Taten und jetzt sitzt Kira da und ist halt, ja, ich meine, aber sie muss halt gute Miene zum bösen Spiel ja, machen. Ja, eben. Aber das ist halt immer die Sache. Es ist halt alles so ein bisschen schwieriger. Ja, aber es ist toll, weil damit so viele, also wann gab's mal ein Staffelfinale von einer Star Trek-Serie, wo so viele spannende, wahrscheinlich gab es schon noch ein paar andere, okay, aber wo so viele schöne Sachen auch angelegt sind, weil Rom bleibt ja auch auf der Station, geht wieder bei Quark als Kellner in Quarks irgendwie zum Arbeiten und sagt aber zu Quark, in Wahrheit bin ich ein Spion für die Sternenflotte und ist so ganz aufgeregt und wir wissen schon, da passiert was, außerdem bleibt Jack Gott, ich krieg's nicht mehr hin, das gibt's doch nicht. Jake bleibt auf der Station, weil er ja ein Reporter ist. Investigative Journalist sein möchte. Ja. Und du bist so, okay, Jake. Okay, wenn du meinst. Ja, es ist einem so ein bisschen egal. Ich glaube, es soll so ein Emanzipationsmoment sein ja. Gegenüber seinem Vater. Aber ja, das ist ja auch Teil von dem Plot, den Cisco hatte, über den wir halt nicht viel gesprochen haben, weil er nicht so interessant war. Ja, aber passiert aber auch nicht ja, besonders viel. Ja, es ist halt, Jake zieht aus und, ja. und Jake geht verloren in einem Kriegsgebiet und, ja. und diese ganzen Sachen, die man halt durchmachen muss, wenn der Sohn erwachsen wird. Ja, das stimmt. Aber ja, diese, Aber das ist dann so, zumindest, dass man weiß, da sind all diese Dinge angelegt. So, wie wird, wann werden sie die Station zurückbekommen? Wie wird die Beziehung zwischen Gul Dukat und Kira und Odo sein? Wie wird die Beziehung zwischen Odo und Kira sein? Was wird Spionage-Rom unternehmen? Was wird Jake unternehmen? Und das ist halt alles so, ich freue mich jetzt schon so auf die 6. Staffel, die wir dann bald besprechen werden. 2021. Wir werden sehen. Wir müssen auf jeden Fall 2024 nochmal Past Tense 1 und 2 besprechen. Das stimmt. Ja, okay, das war jetzt ein kleiner Insider. Könnt ihr nochmal, wenn ihr nicht wisst, worum es geht, dann kann ich euch gar nicht helfen. Naja, aber damit sind wir mit der 5. Staffel durch. Und ich muss sagen, jetzt, wo wir so drüber gesprochen haben, finde ich sie wieder genauso gut wie damals. und besser als ich zwischendrin beim Gucken habe ich immer mal wieder so Momente gehabt, so dachte, oh. Sie hat halt Längen, weil Längen. Dann plötzlich nicht mit dem Plot weitergeht und man erwartet, dass Plot kommt. Ja. Aber sie am Ende, insgesamt hat sie sehr, sehr viel Starkes. Am Ende kommt wieder alles gut zusammen und man ist glücklich. Ja. Okay, das ist doch ein schönes Ende. Damit sage ich mal, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Habt genug Geduld, bis unsere nächste Folge erscheint, bei der wir versuchen, wieder etwas schneller zu sein. Okay, yay. Ja, also dann, bis dahin. Tschüss. Tschüss.